3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von DK. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kommunistenkneipe. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, und zwar den Simon Dressler. Erstmal hallo an dich, Simon. Schön, dass du hier bist. Hi, ich freue mich über die Einladung. Genau, Flo ist auch am Start. Hallo, Flo. Moin. Ja, ich denke mal, viele unserer Fans werden Simon wahrscheinlich schon kennen, aber vielleicht trotzdem ein paar Worte zu Simon. Simon, du bist linker Influencer und Podcaster. Du machst den Podcast Aufrechte Demokraten und trittst auch immer wieder im Fernsehen auf, in Talkshow-Sendungen, vor allem aktuell zum Thema Aufrüstung, Wehrpflicht und Militarisierung. Und du, ja, hast jetzt deinen Masterabschluss in Linguistik fertig oder fast fertig. Genau, wir wollen heute mit dir über verschiedene Themen reden, einmal so ein bisschen über deinen politischen Werdegang, aber auch das Thema Möglichkeiten und Grenzen von Social Media für Linke und aber natürlich auch das Thema Militarisierung, Kriegspropaganda und ja, vielleicht wird es auch ein bisschen kontroverser noch gegen Ende. Schauen wir mal. Ja, ich bin bereit für alles. Ja, genau. Simon, wenn man ein bisschen über dich recherchiert, ich habe das vorweg natürlich auch nochmal gemacht bei der Recherche für die Folge, also erfährt man natürlich als erstes, dass du, hoffentlich ist es aktuell, bei TikTok über 60.000 Follower hast und bei Instagram sind es, glaube ich, so knapp über 40.000. Das ist ja schon eine Menge für politischen Content, ja. Auf der linken Seite jedenfalls. Und was man aber auch erfährt, ist, dass du dich im Laufe der Jahre, würde ich zumindest sagen, immer weiter nach links positioniert hast. Man kann das ja so ein bisschen ablesen auch an der Arbeit, die du veröffentlicht hast. Und ich schätze es so ein, dass du mittlerweile eigentlich überwiegend Positionen vertrittst nach außen, die man schon als dezidiert marxistisch auch bezeichnen kann. Zu deiner Entwicklung kommen wir auch noch später. Aber um mal mit den ganz kleinen Kategorien anzufangen, bist du eigentlich Kommunist? Marxist, wie bezeichnest du dich selber? Also ich glaube, Marxist trifft das schon relativ gut. Ich habe definitiv noch zu wenig marxistische Werke gelesen, so für meinen Geschmack, als dass ich mich da so total firm und sicher in der ganzen Terminologie bewegen kann oder zumindest so sicher, wie ich mir das gerne wünschen würde für mich. Aber ich glaube, das ist für die meisten Leute, die sich irgendwie ernsthaft mit Politik beschäftigen, so ein eigentlich lebenslanger Weg, auf dem man sich so bewegt und auf dem man irgendwie immer mehr sich aneignet und so weiter. Aber ich glaube, Marxist trifft das schon ganz gut. Ich habe, wie du schon gesagt hast, in den letzten 4,5 Jahren ungefähr, seitdem ich mit Videos angefangen habe im Internet, meine politische Entwicklung immer so ein bisschen halt ausgestellt und für alle Leute zum Nachverfolgen ins Internet gestellt. Und das ist auch für mich so ein bisschen interessant, weil ich dadurch halt nachvollziehen kann, welche Positionen ich zu welchem Zeitpunkt irgendwie vertreten habe. Ich habe so quasi so ein eigenes Logbuch meiner Gedanken, meiner politischen Gedanken über die letzten 4 Jahre. Es ist vielleicht so ein bisschen wie wenn man, keine Ahnung, wie wenn irgendwelche Leute früher jeden Tag halt Tagebuch geschrieben haben. Also ich schreibe auch Tagebuch, aber das ist eher so ein Terminkalender, wo ich so halt jeden Tag so in Stichpunkten reinschreibe, was ich so gemacht habe. Das finde ich auch ganz gut, aber da stehen jetzt nicht irgendwelche also politischen Gedanken oder so drin. Aber so fühlt sich so ein bisschen so mein Kanal an, weil ich halt über die letzten 4 Jahre relativ regelmäßig diese Videos gemacht habe, auf Instagram und TikTok. Und ich dadurch dann immer so, ja, auch meine eigene politische Entwicklung halt so zurückverfolgen kann. Wenn man mich googelt, dann findet man wahrscheinlich auch so die, auch wo ich so gearbeitet habe als Werkstudent schon während meiner Studienzeit. Und auch das ist, würde ich sagen, so Zeichen meiner politischen Entwicklung. Also meine erste Station in Berlin, ich komme aus Süddeutschland, aus Mannheim. Und meine erste Station in Berlin war so ein Praktikum, da war ich 19, beim Axel Springer Verlag, also bei der Bild-Zeitung primär. Und da bin ich auch über so einen irgendwie einen damaligen Kumpel so irgendwie reingerutscht, über so lustigen Zufall. Und dann war ich da 2 Monate und habe durfte so ein paar Stories irgendwie recherchieren. Und meine, ich hatte schon auch was gegen die Bild-Zeitung, aber das waren nicht so wirklich so politische Einwände. Das war eher so, Das ist, die arbeiten so mit sehr reißerischen Schlagzeilen. Also es ist irgendwie so Low-Quality-Journalismus. So billig Schmuddelblatt, ja. Genau, das ist so billig, Boulevardesque und so weiter. Und halt die Kritik war nicht so, okay, das ist halt irgendwie ein rechtes Propagandistenzentrum so. Und deswegen habe ich auch so von meiner Familie und so, die fanden das auch so ein bisschen so, also die haben so ein bisschen drüber gelacht, so was wissen wir jetzt bei der Bild-Zeitung, das ist doch so ein Schmuddelladen und so. Und dann bin ich über denselben Kumpel, der mir damals dieses Praktikum bei der Bild quasi vermittelt hatte, bin ich dann auch bei der CDU gelandet. Der wurde dann irgendwie Social Media Leiter im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin, also bei der CDU Deutschland. Und ich habe dann angefangen, Linguistik zu studieren und wollte irgendwie so einen Nebenjob haben, der so in mein Studium passt. Und wo ich vielleicht am besten noch irgendwie ein bisschen Berufserfahrung sammle. Und dann habe ich als Community Manager so nebenbei irgendwie auf 15 oder 18 Stunden Basis oder so angefangen da. In der Kommunistenkneipe gibt's keine Werbung, keine Bosse, nur unsere Perspektive. Damit wir das weitermachen können, teilt den Podcast, liked die Folge und unterstützt uns mit einer Spende. Alles dazu in der Infobox. Solidarität ist mehr als nur ein Wort. Und das war Anfang 2020. Also ich glaube, mein erster Arbeitstag war so in der letzten Woche vor dem ersten Corona-Lockdown. Das war auch ziemlich lustig, weil wir dann alle irgendwie erstmal so 2-3 Wochen frei hatten, bis man da wusste, wie man überhaupt mit der Situation umgeht. Und dann war das halt auf der einen Seite diese Corona-Situation, wo auf einmal alles sich so hyperpolitisiert hat und Leute, die davor auch gar nichts mit Politik vielleicht zu tun hatten, hatten auf einmal politische Meinungen. Ich glaube, das war so insbesondere in den, sagen wir, beiden harten Corona-Jahren, war das schon auch so ein allgemeiner gesellschaftlicher Trend. Und da bin ich auch ein bisschen so reingefallen in diese Strömung. Und ich war dann halt jeden Tag mit diesen CDU-Talking Points konfrontiert, die ich so in meinem Werkstudi-Job als Community Manager da so auch eben auf über die CDU-Kanäle so schreiben musste. Und dadurch habe ich so ein bisschen gemerkt, dass ich politisch eigentlich ja auf der ganz anderen Seite stehe. Und habe dann so eine Weile eben versucht, meine privaten Ansichten und meine beruflichen Ansichten so ein bisschen zu trennen im Kopf, wie das ja, glaube ich, viele Leute machen, die so insbesondere in Berlin irgendwie im weiteren Politik-Medienbetrieb arbeiten, die zum Beispiel, also ich kenne viele Leute, die für so Abgeordnete im Bundestag arbeiten, aber eigentlich eine ganz andere Partei wählen und unterstützen. Also das machen ja schon einige und das habe ich dann auch so eine Zeit lang versucht. Aber das hat dann für mich irgendwann nicht mehr funktioniert, weil ich mich halt immer weiter, ja, so meine eigene politische Meinung mir gebildet habe und so diese menschlichen Grundwerte, die ich schon auch davor hatte, die haben sich dann in diesem Prozess halt in so politische Werte quasi übersetzt. Also ich wusste auch schon davor, dass mir irgendwie Solidarität, so vielleicht kann man pathetisch sagen Nächstenliebe, Solidarität auch über Landesgrenzen hinweg irgendwie wichtig sind. Mhm. Ich komme, wie gesagt, aus Mannheim und in der Nähe von Mannheim, das ist nicht so weit von der französischen Grenze. So, ja. Das war mir eben immer schon so, auch als Jugendlicher, so ein bisschen so ein Begriff oder ein Topos, über den ich nachgedacht habe, was mich jetzt eigentlich von diesem Teenager halt jenseits der Grenze so trennt. Und ich hatte, glaube ich, einfach nicht das Rüstzeug davor, um das in politische, konkrete Gedanken irgendwie zu übersetzen. Also was heißen diese vagen Gefühle von ja Solidarität denn jetzt eigentlich? Und das spricht sicherlich auch für ein gewisses privilegiertes Aufwachsen, dass man so in der oberen Mittelschicht, dass da jetzt so politische Entscheidungen einen nicht so direkt hart treffen und man dadurch auch den Luxus hat, sich vielleicht nicht so viel Gedanken über Politik machen zu müssen. Aber es war, glaube ich, auch nochmal so die letzten Ausläufer von dem Ende der Geschichte, also wo man eine Teenagerphase, eine Teenagerzeit haben konnte, in der man sich nicht so wirklich politisieren musste, wenn man es nicht wollte. Ich glaube, das ist heutzutage nicht möglich, egal in welcher gesellschaftlichen Klasse man aufwächst. Ich glaube, heutzutage ist alles sehr viel, also hyperpolitischer. Und wenn man so, ich bin 1999 geboren, und wenn man so in den frühen 10er Jahren seine prägenden Teenagerphase, Teenager Jahre hatte, dann war das schon, glaube ich, auch noch weiter verbreitet, dass man halt einfach so Politik als so ein Hintergrundrauschen wahrgenommen hat. Und das hat sich dann so 2020, 2021 geändert und dann habe ich Mitte 2021 bei der CDU gekündigt. Mein finaler Straw, der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hatte, war die Nominierung von Hans-Georg Maaßen als CDU-Kandidat für irgendeinen Landkreis in Thüringen. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn man wirklich so einen Irren da aufstellt, also da läuft irgendwas ganz gewaltig schief. Und dann habe ich gekündigt und habe aus irgendeinem seltsamen Antrieb heraus ein Video auf Instagram gepostet, wo ich so meinte, hey, ich bin Simon, ich habe bei der CDU gearbeitet und jetzt habe ich gekündigt und das sind die Gründe. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Ich habe jetzt keine Karriere als YouTuber oder so. Ich wollte früher mal Schauspieler werden, aber ich glaube nicht, dass es da so reingespielt hat. Aber auf jeden Fall habe ich aus so einem abstrakten Drang heraus dieses Video gepostet und es haben so 3000 Leute gesehen. Damals gab es auch noch keine Instagram Reels. Das war so in so einer eigentlich archaischen Kurzvideo-Phase des Internets. Und es haben so 3000 Leute gesehen und Luisa Neubauer hat aber unter diesem Video kommentiert, so einen Faust-Emoji. Und ich war so, wow, krass, das, also wenn man so über Politik redet, das sehen ja Leute und das hat irgendwie einen Impact. Und dann habe ich einfach irgendwie weitergemacht und dann habe ich mit so Anti-CDU-Videos angefangen, wo ich so gesagt habe, also in jedem Video so einen Grund genannt habe, warum man die CDU nicht wählen sollte, damals bei der Bundestagswahl 21. Vielleicht, ja, weil ich so mein kosmisches Karma ausgleichen wollte, weil ich dann da halt so lange als Werkstudie gearbeitet hatte und dann habe ich da so Anti-CDU-Videos gemacht und die kamen auch relativ gut an, dann vor allem auf TikTok und von da ist dann so ein bisschen meine politische Entwicklung gestartet. Also ich würde es am Anfang mich so bei so einem Mitte-Links-Grünen, so eine linksgrüne Mainstream-Position damals 2021 verorten und von da dann quasi weiter nach links. Auf jeden Fall sehr, sehr interessanter Freund von dir, der dir einen Job geklärt hat ja. Bei der Bild-Zeitung, bei der CDU. Die wollen wir auch mal sprechen. Ja, wir sind tatsächlich keine Freunde mehr. Okay. Große Überraschung, ja. Aber vielleicht noch eine Frage. Warst du bisher mal organisiert in einer Partei oder? Nee, gar nicht. Ich war auch während der CDU-Zeit kein CDU-Mitglied. Auch nicht in der Jungen Union, sondern ich war da wirklich nur quasi Werkstudent. Und bin dann da halt, irgendwann hat meinen Arbeitsvertrag gekündigt und dann war es das auch. Aber auch seitdem war ich eigentlich in keiner Organisation, weil ich glaube, dass ich so meine politische Entwicklung eben sehr, also quasi direkt in so einem sehr öffentlichkeitswirksamen Aktivismus geäußert hat. Mhm. Und da hat Fabian auch, glaube ich, mal, also Fabian Lehr auch mal ein Video, glaube ich, drüber gemacht, warum er mit seinem Kanal und so nicht mehr so quasi in so trotzkistischen Organisationen auftritt oder als jemand in einer gewissen Orga, weil wenn man so Videos im Internet macht und quasi öffentlichkeitswirksamen Aktivismus betreibt, dann glaube ich, ist es von Vorteil, wenn man selber keine Organisationen vertritt und erstmal so ein bisschen so ein Sammelbecken ist für politisch interessierte Leute, die vielleicht noch nicht so ganz meine Position vertreten, aber die wahrscheinlich, also ich vermute, die wären eher abgeschreckt, wenn die mich direkt wahrnehmen als den Simon von SDAJ oder Simon von der Solid oder Orga XY, sondern ich glaube, es ist tatsächlich besser, wenn ich quasi neutral auftrete und dann von meinem Kanal als so Plattform eigentlich die weitere Politisierung dann stattfindet. Also wenn ich mal was in meiner Story teile, ich trete auch oft bei irgendwelchen Orgas auf und ich glaube, das sind dann eher so die Punkte, wo ich dann Menschen zur Organisierung hinbringe. Ja, ich glaube auch, das ist eine bestimmte Rolle und wenn man einen Organisationspodcast quasi macht, den man dann automatisch macht, weil man dann auch gebunden ist an die Programmatik, wird man halt auch wahrgenommen als Sprecher dieser Organisation und verliert so ein bisschen die Funktion, auch verschiedene Strömungen zum Beispiel zusammenzubringen oder über so ein gewisses Spektrum hinauszuwirken. Insofern sind, glaube ich, würde ich dem Argument auch zustimmen. Ich glaube, das ist so. Was nicht heißt, dass das alle machen könnten. Das würde keinen Sinn ergeben, aber ich glaube, es braucht auch sowas. Genau, dass irgendwelche Zeitungen braucht, die nicht Parteizeitungen sind oder so. Ne? Ja. Safe, ja, darauf achten wir auch so ein bisschen, ne, dass wir nicht, also nach außen nicht zu sehr uns positionieren zugunsten einer bestimmten Organisation oder Plattform oder Strömung, ja. Ja, also ich meine, ihr habt ja schon mit eurem Namen einfach direkt schon eine gewisse Programmatik. Das. Und die das wahrscheinlich ist, ja, auch eine gewisse, also sag ich mal, eine gewisse Einstiegshürde ist. Also zum das Beispiel bei mir war es ja so. Stimmt, ja. Bei mir war es so in meiner frühen Politisierungsphase oder dann 2020, wo ich ungefähr 20 war, wo ich eben bei der CDU angefangen hatte, dann kam eben Corona. Ich hatte auf einmal viel Zeit. Ich hatte jeden Tag dann Kontakt mit diesen CDU-Talking Points, CDU-Thematiken. Und parallel habe ich aber, weil man halt viel zu Hause war und irgendwie viel so Spaziergänge allein gemacht hat, weil ich auch alleine gewohnt habe, so war ich halt tatsächlich einfach sehr viel allein. Und dann habe ich so die Filmanalyse von Wolfgang M. Schmidt für mich entdeckt. Und das war so ein wahnsinnig guter Einstieg in so marxistische Kritik, Ideologiekritik, irgendwie linkes Denken, linke Theorie, weil es eben nicht primär oberflächlich um Politik geht, sondern es geht irgendwie erstmal um Filme. Und ich habe mich halt für Filme interessiert und kam auch auf seinen Kanal nicht wegen der Politik oder der linken Theorie, sondern wegen den Filmen. Und dann habe ich so diese Filmkritiken geguckt und ich war am Anfang total verwirrt, warum der nicht einfach über die Filme redet. So, warum redet er auf einmal von Marx und Gramsci und Adorno und so Leuten, die ich alle nicht kannte. Und ich war aber irgendwie fasziniert. Warum trägt er einen Anzug die ganze Zeit? Ne? Ja, und genau, also der ganze Habitus, das war so wie so ein Alien für mich. Und ich weiß noch gar nicht, warum ich überhaupt weitergeguckt habe, aber irgendwas hat mich fasziniert. Und ich habe dann, wie gesagt, also Stunden um Stunden diese ganzen Filmanalysen gehört und geguckt, weil er hat ja auch wahnsinnig viel Material einfach auf seinem Kanal. Und dann habe ich mir die alle immer angehört und habe halt immer mehr irgendwie begriffen, was er da jetzt meint, wenn er von irgendwie Marxismus und Klassen und so redet. Und ich glaube, das war halt so gut, weil es nicht so explizit um Politik ging. Und ich habe jetzt auch viele Leute kennengelernt oder mir schreiben auch Leute, wenn ich zum Beispiel in Videos oder in auch jetzt darüber rede, über meine eigene Politisierung, dann schreiben mir ganz oft Leute, dass es ihnen genauso ging und dass sie eben quasi über dieses andere Thema da reingekommen sind und dann eben quasi, also man kam für die Filme und ist eben für die Politik geblieben. Und in meinem Gespräch mit Fabian war es auch so, dass er erzählt hat, wenn er Videos macht über Kameras, weil er ist ja auch so ein Kamera-Equipment-Nerd, dann kommen auch oft, also dann bekommt er zum Teil so irgendwie ein paar hundert Follower dazu für so ein Video und dann sind die am nächsten Tag wieder weg, wenn sie merken, wem sie da überhaupt gerade ihr Follow geschenkt haben. Aber ein paar bleiben halt. Und das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das ist bei Fabian, glaube ich, nochmal ein Extrembeispiel, weil er halt so quasi zwei Extreme dann abbildet. Also einmal dieses sehr in-depth Kamera Videos, die er macht, und halt dieses wirklich revolutionär-kommunistische Politik seine Videos, also so zwei Extreme eigentlich. Und wenn man jetzt diese Schiene fahren will, von wegen, es gibt so eine Oberflächenebene und dann eben eine Politikebene, wo man die Leute so durchrieseln lassen möchte, dann ist das wahrscheinlich eine weniger effektive Strategie als die Wolfgang Schmidt betreibt, mit quasi so einem sehr massentauglichen Ding von wegen, ja, Filme, man redet über Filme und dann schleicht man so langsam in den Videos so Richtung linke Theorie und so. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr effektiv, eben weil ich halt an mir merke, dass es auch mein Einstieg war. Und ich hoffe, dass ich mit meinen Videos auf eine vielleicht ähnliche Art und Weise was Ähnliches bewirken kann. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass das seine Berechtigung hat und auch wichtig ist für ein gewisses Spektrum. Zu den Kameras. Also ich glaube, Fabian könnte tatsächlich auch einen reinen Kamera-Podcast machen. Da wäre wahrscheinlich Paddy der erste Gast. Immer wenn die beiden über Kameras reden, dann verstehe ich überhaupt nichts mehr und hoffe, dass das Gespräch irgendwann aufhört. Aber nochmal zurück zum Thema. Also es hat sich ja tatsächlich jetzt die letzten Jahre auch, ich finde so ungefähr auch seit der Zeit, die du beschrieben hast, ne, so 2020, es fällt auch zusammen mit Corona, sicherlich nur zufällig sehr viel geändert. Also ich nehme das auch wahr bei der Gründung von irgendwelchen kleinen roten Gruppen, da gibt's jede Menge, habe ich gerade beim LLL-Wochenende Berlin gesehen, ploppt jede Menge auf. Und ich habe das Gefühl, dass sich die Politisierung, oder es ist sichtbar, in den letzten Jahren ja sehr verändert hat von ja Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Also ich kannte das früher schon eher so, ja, man gerät über irgendeinen Konflikt vielleicht an irgendeine Gruppe, sicher auch durch Freundeskreis und irgendwelche Vorfelderfahrungen, auch da schon, aber mehr so im Real Life. Und dann organisiert man sich vielleicht irgendwann irgendwo oder ist irgendwie im Vorfeld. Natürlich weiß ich, dass das heute auch noch gibt und sich das de facto mischt mit Social Media Content. Aber so vor 6 Jahren, 2020, wenn man sich da mal so umgeschaut hat, gab es ja fast überhaupt nichts im Bereich Social Media. Also wir haben da die Kommunistenkneipe gegründet und da gab es parallel noch 99:1 und kurz später Fabian Lehr halt. Ist lustig, die haben sich alle während Corona gegründet, ne? Ja, das ist sehr spannend. Das war so die Zeit. Und wenn man jetzt schaut, was ja wirklich gut ist, gibt's ja jede Menge Accounts, auch wirklich gute Leute. Ich komme teilweise gar nicht mehr hinterher. Oh, wieder ein Podcast. Mhm. Und eigentlich fast so eine eigene Szene schon. Und ich begrüße das sehr, weil ich glaube, dass man da auch relativ leicht konsumierbar auch mal einen Link verschicken kann zu einem bestimmten Thema oder so und es da andere Möglichkeiten gibt. Andererseits, und das ist ja immer die klassische Frage, die auch Leuten wie uns manchmal gestellt wird, wie schätzt du das denn ein? Ist die Entwicklung nur positiv? Weil was man ja schon auch trifft, ist jedenfalls mein Eindruck, dass es auch teilweise eine Menge an so fragmentierter Haltbildung gibt, teilweise auch eine starke, ja, so Konsumentenhaltung, die ich so erlebe, die sich häufig nicht so wirklich übersetzen lässt in Aktivismus oder eingreifen. Kann Social Media Konsum auch zu so einer Ersatzhandlung verkommen? Oder würdest du sagen, nee, das ist eine falsche Kritik, das ist ein Einstieg, ein Teaser? Ich glaube, beides ist richtig. Also ich glaube, für viele Leute ist Social Media so eine Art Ersatzhandlung und ein Ersatzaktivismus oder also ein Ersatz für tatsächliche realweltliche politische Betätigung. Wobei ich dazu, glaube ich, auch sagen muss, Social Media und realweltliche Betätigung kann man, glaube ich, gar nicht so voneinander trennen. Also ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, da so eine klare Abgrenzung von wegen, so, das ist ein bisschen so 90er Jahre, das ist der Cyberspace und das ist die reale Welt. Ich glaube, das kann man heutzutage gar nicht mehr so trennen, weil halt so viel von der sozialen Interaktion, die man so jeden Tag hat, sich in die digitale Welt verlagert hat. Also allein, ich glaube, über die Hälfte der Paare heutzutage lernen sich über Dating-Apps oder Instagram oder so kennen. Also das zeigt ja, wie krass der sogenannte Cyberspace eigentlich unsere soziale Welt durchdrungen hat. Aber es ist schon so, ich meine, ich habe mich da auch schon drüber lustig gemacht, über so Infographic Warrior, also Leute, die so immer so kleine so Infographic-Kacheln in ihrer Instagram-Story posten für ihre 300 Instagram-Follower und am besten noch ein privates Profil haben und das dann so deren Aktivismus ist. Und da würde ich sagen, okay, das ist tatsächlich, also das hat für mich einfach sehr wenig zu tun mit, ja, politischer Betätigung. Das kann man dann alles irgendwie subsumieren unter so, ja, man schafft irgendwie Awareness, aber das halte ich für eine ziemlich käsige Ausrede. Also man hat halt einfach, der durchschnittliche Instagram- und Social-Media-User hat einfach keine große Reichweite. Und die meisten Leute, also ja, wie gesagt, es gibt viele Leute, die haben private Profile, die können ja gar nicht in dem Sinne Awareness schaffen, in dem Sinne, dass die Leute außerhalb ihrer Bubble erreichen. So, also das ist schon, glaube ich, gefährlich, dass, oder was heißt gefährlich, aber es ist schon so, dass man da mit reinem Social Media Aktivismus oder mit dem Reposten von irgendwelchen Sachen jetzt keine Revolution anstößt. Und das sollte man auch nicht irgendwie immer alles unter, wie gesagt, Awareness schaffen, verbuchen. Weil wenn man den Anspruch an politischen Aktivismus hat, dass einfach so 3 Leute ein paar Infographics mehr sehen, also dann kann man auch eigentlich den Laden zumachen. Ich würde aber sagen, dass ebenso für viele Leute Social Media Aktivismus oder politische Inhalte auf Social Media der Startpunkt sind für, ich sag mal, realweltliche politische Betätigung, also in der tatsächlichen analogen Welt. Und dafür ist es, würde ich sagen, auch wichtig, dass man als reichweitenstarke Person eben nicht nur im Cyberspace verharrt. Also dass man zum Beispiel Live-Veranstaltungen macht, wo sich Leute mal begegnen, wo man auch mal mit den Leuten redet, wo man aus so einem Setting rauskommt. wo man eben nicht immer nur mich auf seinem Handybildschirm sieht, wie ich vor dem Bücherregal hier bei mir sitze und irgendwie in die Kamera mich über irgendwas echauffiere. Oder auch jetzt Wolfgang M. Schmidt nicht nur vor seinem Bücherregal immer und dieser Tiffany-Lampe neben ihm, sondern dass man so sieht, dass so sind echte Menschen und die reden auf Podien und die halten Vorträge und so. Die gehen auch raus in die echte Welt und dann sind das, glaube ich, auch sehr gute Momente für das Publikum, dass die sich auch untereinander mal connecten, weil sonst ist es ja eigentlich so, dass man als jetzt Influencer hat man diesen Output und dann erreicht man damit halt so und so viele Leute und die können einem antworten, die können Kommentare schreiben und die können irgendwie in den Kommentaren sich mal irgendwie diskutieren oder so, aber da findet ja keine richtige Vernetzung statt, so. Sondern es ist ein relativ, ja, banales irgendwie so, also man sendet halt seinen Kram und dann gibt es viele Leute, die es empfangen und dann beeinflusst die das vielleicht kurz und dann rezipieren die das und dann gehen sie halt zum nächsten Video weiter. Deshalb ist es wichtig, dass man halt konstant dabei bleibt und dass man so ein bisschen so Message Control auch oder Message Consistency hat, dass man immer wieder das sagt, was man halt sagen will und dann irgendwann bleibt das bei den Leuten hängen. Aber deshalb halte ich es für wichtig, dass man auch mal aus diesem Loop, aus diesem algorithmischen Loop irgendwie rauskommt und Veranstaltungen macht, wo man die Leute trifft, wo man mit Leuten face-to-face reden kann und eben auch auf seinen Kanälen zum Beispiel irgendwelche Demos oder so einfach promotet und sagt, hier, guck mal, hier könnt ihr in die echte Welt kommen, hier könnt ihr euch mal tatsächlich irgendwie betätigen oder hey Leute, hier hat sich ein neuer Landesverband von irgendwas gegründet oder ein Kreisverband von so und so, so oder habt ihr schon mal dran gedacht, in eine Gewerkschaft einzutreten, also irgendwie sowas, so das halte ich für gewissermaßen auch eine Verantwortung von Leuten, die auf Social Media politischen Aktivismus machen, dass man eben immer wieder diese Verweise in die echte Welt macht, damit es eben nicht bei diesen Ersatzhandlungen bleibt. Weil klar, es ist auch für mich und für meine Reichweite förderlich, wenn Leute meine Videos in ihre Instagram-Story posten. Also das ist ja vielleicht die Ironie daran, dass ich davon ja profitiere und die Videos dann stärker ausgespielt werden, wenn Leute sich quasi auf diese Weise betätigen, also quasi meine Videos gucken und sich dann diese Chance nutzen, um auch selber einen Standpunkt zu beziehen, indem sie mein Video in ihre Story posten. So. Und natürlich ist es gut, wenn das erstmal mehr Leute ein Video sehen, weil deshalb mache ich die Videos, ja. Aber ich glaube, wie gesagt, es ist wichtig, dass man eben nicht im Cyberspace bleibt. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Also es darf halt nicht dabei bleiben, dass man irgendwie witzige Memes teilt oder Theorie verbreitet oder Kritik übt, sondern das fand ich auch als Teil versteht einer Bewegung und da auch den Kontakt sucht und die Verbindung zur Bewegung und auch zu dem, was in der realen Welt passiert, auf jeden Fall. Vielleicht dazu noch eine Frage, machst du eigentlich auch Geld mit deiner Social Media Arbeit? Und wenn ja, kannst du davon irgendwie leben oder wahrscheinlich eher nicht, aber nee, also ich muss da immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich irgendwo, ich lese meine Kommentare nicht mehr, weil ich gemerkt habe, dass es mich belastet, weil ich lese da immer sehr viel Quatsch und dann, keine Ahnung, rege ich mich drüber auf und so die Kommentare, man nimmt dann ja eigentlich nur die negativen wahr und wenn dann quasi nicht 10 positive sind und ein negativer, dann quasi liest man den negativen besonders, mit besonders viel Aufmerksamkeit und deshalb habe ich irgendwann einfach aufgehört, meine Kommentare so und die Kommentare unter meinen Videos zu lesen. Wenn ich zum Beispiel irgendwo anders bin auf einem Kanal zu Gast, dann lese ich da schon mal in die Kommentare rein, weil mich interessiert, wie Leute außerhalb von meiner Bubble quasi auf mich reagieren, so über mich schreiben. Und dann lese ich da auch manchmal so Sachen von wegen, ach ja, dieser abgehobene Influencer, der irgendwie so massig Geld macht damit und geriert sich irgendwie als der linke Posterboy und so. Und dann denke ich mir so, die Leute haben wirklich einfach keine Ahnung. Also ich verdiene insofern Geld damit, dass ich auf zum Beispiel Podien eingeladen werde von irgendwelchen NGOs, von linken Orgas, dass ich irgendwo mal einen Vortrag halte, einen Workshop für irgendeine NGO. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr auch ein, zwei Koops gemacht mit zum Beispiel Amnesty International, mit Brot für die Welt. Also das sind so die Werbepartner. Also Werbepartner, ja. Und für so Podiendiskussionen in irgendwelche Vorträge bekomme ich dann so 300 Euro und fahre dafür dann einmal durch Deutschland und habe eigentlich 2 Tage, die ich dadurch verliere und oder 2 Tage, wo ich im Zug sitze. Und wir kennen ja alle irgendwie die Deutsche Bahn. Und es ist auch nicht so, dass ich irgendwelche kommerziellen Werbeanfragen bekomme und ich einfach so integer bin, dass ich die alle ablehne, sondern ich bekomme die einfach nicht. Also ich bekomme einfach keine kommerziellen Werbeanfragen. Ich habe auch Influencer-Freunde, die keinen politischen Content machen, die zum Teil weniger Reichweite haben als ich. Und wenn ich höre, was die für eine Werbekooperation mit der Beauty-Marke XY bekommen, dann wird mir wirklich schlecht. Also dann denke ich mir so, ich bin wirklich im falschen Business und ich kann definitiv nicht davon leben. Also ich bin, wie gesagt, jetzt noch Student. Ich hoffe darauf, dass ich strebe eine Promotion an nach meiner Masterarbeit an der Uni und dass ich dann eben als wissenschaftlicher Mitarbeiter da an dem linguistischen Projekt weiterforschen kann, was ich in meiner Masterarbeit jetzt angefangen habe, weil ich eben nicht von meiner, ich sag mal im weiteren Sinne, Publizistik leben kann. Und wenn ich jetzt einfach meinen politischen Content löschen würde und einfach so irgendwelchen Blödel-Content machen würde und meine T-Shirts in die Kamera halte und vielleicht auch nochmal meine Morning-Routine irgendwie filme, dann würde ich wahrscheinlich, also dann würde ich Werbekooperationen bekommen, also Werbeanfragen bekommen für Kooperationen, wo ich wahrscheinlich 5.000-6.000 Euro pro Video verlangen könnte. Das heißt, in Influencer-Marketing steckt wahnsinnig viel Geld, nur halt nicht in politischem Content. Und wenn ich dann ja, mit irgendwelchen NGOs... Na, schon gar nicht im Antimilitaristischen, würde ich mal sagen. Ne? Ja, also vor allem, wenn man halt auch sagt, man findet den Kapitalismus jetzt nicht ganz so toll, dann kann ich auch Unternehmen verstehen, dass sie halt sagen, gut, warum sollen wir dann mit dem Herrn zusammenarbeiten? Also ich beschwere mich darüber gar nicht. Ich meine, ich habe ja auch nie angefangen, weil ich damit Geld verdienen wollte, sondern es war ja wirklich einfach eine politische Expressionsmöglichkeit für mich, einfach um meine Gedanken so ein bisschen zu teilen. Und es kam halt gut an und dann habe ich weitergemacht. Und ich muss dazu auch sagen, von den 4,5 Jahren, die ich jetzt Videos mache, habe ich 3,5 Jahre wirklich gar kein Geld damit verdient. Also ich hatte keine Anfragen für Podiendiskussionen, für Vorträge, wirklich 0,0. So. Und wenn ich daran denke, wie viel endlos Zeit ich da reingesteckt habe, dann und das Geld, was ich jetzt damit verdiene, auf diese Stunden ausstrecke quasi, also dann verdiene ich so weit unter Mindestlohn, dass es sich eigentlich gar nicht mehr, wahrscheinlich nicht mal mehr in Centbeträgen ausdrücken lässt. Und das heißt, wenn man, also man kann mir wahrscheinlich schon vieles vorwerfen, aber dass ich geldgeil bin oder irgendwie die ganze Sache aus kommerziellen Gründen mache, das kann man mir definitiv nicht vorwerfen. Ich wünschte, man könnte es mir vorwerfen, dann hätte ich deutlich weniger Sorgen so, aber das ist es leider nicht. Ja, wir kennen das so ein bisschen auch bei uns, dass, also es kommt jetzt nicht so oft vor, aber manchmal merkt man auch in manchen Kommentaren bei uns, dass Leute so eine völlig falsche Vorstellung davon haben, was wir so an Geld damit machen und ja, das ist ja auch nicht so ganz checken, glaube ich, wie viel man so an unbezahlter Arbeit reinsteckt und ja, genau. Naja, oder dass wir noch eine Lohnarbeit haben und ja, das tatsächlich nebenbei machen, ne? So, ja, den ganzen Tag nur Podcast. Aber also verdient ihr Geld damit? Nee. Also ich würde sagen, wir kriegen so kleine Beträge manchmal, aber wirklich kleine. Also heute in der Regel sind die dann irgendwie so zweistellig und ich würde aber sagen, wir haben eigentlich mehr drauf gezahlt. Und wenn man eine Rechnung aufmacht, wie sie du aufgemacht hast, würde ich auch sagen, Stundenlohn. Also davon müssen wir gar nicht anfangen. Also das ist sehr viel Arbeit, viel Rumreiserei teilweise auch. Wenn wir irgendjemand interviewen in einer anderen Stadt, so, dann ist das wirklich teuer. Oder Equipment anschaffen und solche Geschichten. Ja. Nee, also Kommunismus ist jetzt keine Aktivität, in der man in der BRD jetzt ihr Geld mitverdient. Wir machen es ja nicht fürs Geld. Ja. Wobei das Geile ist, wir haben ja schon mal auch Spenden bekommen von Fans, ne? Du hast ja zum Beispiel auch ein Mikro geschenkt bekommen von Fans. Mikro, ja, solche Sachen passieren natürlich schon, aber genau. Aber es ist ja auch Solidarität in der Community. Ja. Genau. Ja, vielleicht nochmal zum Thema, also welche Grenzen es auch gibt oder Möglichkeiten auf Social Media für Linke. Also ein Problem ist ja auch, dass man ja, sobald man sich als Linker oder als Marxist auf Plattformen wie TikTok bewegt oder Instagram, dass man ja sich einer gewissen Plattformlogik unterwerfen muss, gewissen Algorithmen und ja auch einer gewissen Ästhetik. Und ein Problem, was du ja auch schon öfter angesprochen hast, das war auch bei dem Gespräch mit Fabian Nähr, glaube ich, ist ja, dass man ja auch gezwungen ist, sehr stark zu verkürzen. Ne? Also man hat ja oft nicht so die Zeit für längere Erklärungen, weil längere Videos dann halt nicht so geklickt werden und so, vor allem auf TikTok. Und genau, also man musste halt, man ist halt gezwungen, da irgendwie auch Inhalte zu verkürzen, auf den Punkt zu bringen und auch ja eine gewisse Ästhetik irgendwie anzunehmen. Viele linke Marxisten argumentieren aber, ja, das ist ein notwendiges Übel und es ist ja nur Mittel zum Zweck, aber es ist trotzdem am Ende ja notwendig und auch richtig, um halt irgendwie einen Einstieg zu bieten und so die Menschen zu erreichen. Aber meinst du nicht auch vielleicht, dass viele von uns halt doch unterschätzen, wie sehr das dann doch, also zu welchem Preis das geht, dass man da nicht doch irgendwie vielleicht dann doch zu sehr, sag ich mal, sich täuschen lässt von krassen Klickzahlen auf TikTok und so und aber dann vielleicht doch nicht zu sehr ja die eigene Position verwässert auf den Plattformen zum Beispiel? Ja, es verkürzt und verändert auf jeden Fall auch die Themenauswahl. Also ich ertappe mich auch selber dabei, dass wenn irgendwelche Themen aufkommen oder ich zum Beispiel eine Idee habe für ein Video oder für ein Thema, dann überlege ich als allererstes, wie kann ich irgendwie das TikTok-mäßig aufziehen, in dem Sinne, dass ich halt einen knackigen Einstieg habe ins Video, also die ersten paar Sekunden, die einfach sehr wichtig sind, dass die stimmen und dass ich irgendwie so jetzt nicht eine Geschichte erzähle in diesem Video, aber dass quasi es irgendwie, dass ich irgendeinen Angle in dieses Video rein, in das Thema bringe, was TikTok-tauglich ist. So. Und es war jetzt schon häufiger so, dass mir vielleicht da nichts eingefallen ist und dann mache ich das Video halt nicht, weil ich weiß, es würde nicht funktionieren. Und das ist so eine eigentlich Pre-Selection, also man, es ist eigentlich eine Selbstzensur. Also man würde gerne über was reden und dann denkt man an die Form und dann verwirft man aber den Inhalt, weil man den Inhalt nicht in die Form bringen kann. Und ich würde sagen, das ist natürlich sehr, sehr schädlich und das verändert auch das Denken. Also ich ertappe mich auch selber dabei, dass ich halt an Themen an Neuigkeiten jetzt so rangehe. Ich höre irgendwas und ich bin schon eigentlich so mit so drei Gehirnzellen bin ich schon, okay, wie kann ich das verwerten? Also was sage ich da, was würde ich da in einem Video dazu sagen? So, wie kann ich das auf 1:30 irgendwie bringen? Und das ist natürlich nicht besonders förderlich für Thematiken, die halt ein bisschen komplexer sind. Es ist natürlich so, dass eigentlich jede Form von Ausdruck irgendeine Form hat. Also ein Buch ist auch eine Form. Und da muss man auch drüber nachdenken, wie bringt man den Inhalt, den man halt hat, den man sagen will, wie bringt man den in die Form? Bei einem Podcast ist es auch so. Also wenn man jetzt einen Podcast hat, der potenziell 3, 4, 5 Stunden geht, dann hat man da sehr viel Zeit. Aber auch das ist ja eine Form, wo man irgendwie, wo man den Inhalt da reinpressen muss. Also Podcast war früher nur Audio. Das ist schon mal eine ziemlich große Beschränkung. Mittlerweile ist auch Videopodcast und so weiter und auch auf YouTube und auf Spotify gibt's auch mit Bild und so weiter. Aber das ist relativ neu. Und von daher ist jede Form halt immer jede Form von politischem oder von irgendeiner Form von Ausdruck ist ja immer an eine Form gebunden. Es ist natürlich so, dass die Form TikTok-Video oder Instagram-Reel eine sehr limitierende ist. Die ist insofern limitierend, dass man wenig Zeit hat, dass man sehr mit der Aufmerksamkeitsökonomie, dass man dann damit sehr hadert, in dem Sinne, dass man halt in den ersten paar Sekunden die Leute dranhalten muss, weil sie die Videos ja nicht selber auswählen, sondern auf YouTube ist es ja so, man wählt die Videos aus, man hat eine Startseite, man hat die Kacheln, man drückt drauf und dann ist man da erstmal. Und dann klickt man ja nicht sofort wieder weg. Aber auf TikTok oder auch auf Instagram Reels ist es ja so, man hat diese Endlosschleife und man weiß ja gar nicht, was als nächstes kommt. Also man ist ja selber total passiv dabei. Und klar, man hat den Algorithmus, der aus dem Nutzungsverhalten von einem lernt und der dann irgendwann weiß, was einem wahrscheinlich interessiert. Aber man ist ja selber immer noch quasi kein Akteur in dem Sinne, dass man da irgendwas selber mal auswählt und irgendwie Agency über den seinen Konsum hat. Und das führt ja eben dazu, dass Leute viel, viel schneller wegswipen. Das war zum Teil zum Beispiel auch Thema meiner Masterarbeit, dass ich eben TikTok und YouTube verglichen habe und geschaut habe, was ist da eigentlich für eine Sprache? Also was wird in den ersten 10 Sekunden von TikTok-Videos für eine Sprache verwendet im Vergleich zu den ersten 10 Sekunden von TikTok von YouTube-Videos? Unter anderem auch mit Fabian Lehrs YouTube-Kanal. So. Und das ist schon sehr interessant, was dabei rauskam. Also die Sprechgeschwindigkeit auf TikTok ist zum Beispiel 30% höher im Durchschnitt als auf YouTube. Das Vorkommen von Verben ist auf TikTok 30% überrepräsentiert im Vergleich zu YouTube. Das heißt, das Sprechen ist viel stärker handlungszentriert. Es geht viel mehr um Handlungen. Während auf YouTube Substantive überrepräsentiert sind. Das heißt, es geht viel mehr um so Gegenstände, Orte, Objekte, Personen, die man so einführt und die man dann so umschreibt. Das heißt, die Sprechweise ist auf TikTok schon viel, ja, also dynamischer, es geht mehr um Handlungen, man spricht schneller, die Zuschaueransprache ist viel stärker statt, also es ist viel häufiger so ein habt ihr schon mal bla bla bla. Mhm. Und das ist eben alles Auswirkungen von dieser Form TikTok-Algorithmus. Also man ist gezwungen, schnell zu reden, die Zuschauer irgendwie einzubinden, weil die sollen ja dranbleiben, die sollen ja nicht sofort wieder weiter swipen. Mhm. Und diesen Druck hat man bei YouTube-Videos halt nicht in dem Maße und bei Büchern umso weniger. Also bei Büchern ist es dann eher noch so, dass man jetzt vielleicht überlegt, okay, das Cover muss irgendwie stimmen, dass Leute in der Buchhandlung das überhaupt irgendwie mal in die Hand nehmen, weil das entscheidet sich zu einem großen Teil wahrscheinlich am Cover, wenn man jetzt keinen schon quasi bekannten Namen hat irgendwie als Autor. Und das ist auch in dem Sinne dann so die Form, in der das stattfinden muss. Aber auf TikTok ist es eben besonders brutal und darunter leiden eben insbesondere die Inhalte, die halt nicht irgendwie ein Tanzvideo sind oder die nächste irgendwie Food-Challenge oder irgendein Make-up-Vlog, so, sondern halt, wo man auch mal ein paar komplexe Gedanken irgendwie ausformulieren will. Ich habe jetzt gesehen, Fabian macht seit kurzem so 3-Minuten-Videos auf Instagram. Das ist ganz neu, ja. Ja, ganz genau. Ich bilde mir ein, dass es zum Teil auch auf meinem Mist gewachsen ist. Weil wir da ja auch in unserem Gespräch sehr viel drüber geredet hatten. Und ich finde, steigert seine Reichweite enorm, ne? Wie bitte? Habe ich gesehen. Steigert seitdem seine Reichweite enorm. Also es funktioniert ja auch. Ja, ja. Ich finde es auch gut. Also klar, er kann viel weniger sagen. Aber es ist halt die Kalkulation, die man dann macht. Also du hast es auch eben oder vorhin kurz angesprochen, Paddy, dass man halt dann vielleicht viel hohe View-Zahlen hat, aber man weiß halt auch nicht, verändert das jetzt irgendwas? Also macht das bei den Leuten irgendwas? Weil wenn ich zum Beispiel jetzt ein Video von mir hat 100.000 Views auf TikTok, dann kann ich in die Videoanalyse-Daten schauen und ich sehe, nach 5 Sekunden haben 50% der Leute weggeschaltet. Also von den 100.000 Leuten haben nur 50.000 mehr als 5 Sekunden von dem Video gesehen. Und wenn das Video, sagen wir mal, 90 Sekunden dauert, dann haben ungefähr 8% das ganze Video gesehen. Und 8% ist schon sehr hoch. Also 8% ganzes Video schauen ist eine sehr, sehr gute Rate für TikTok. Und das Video ist dann halt bei den Leuten wahrscheinlich irgendwie gesandwiched in deren For You-Page zwischen quasi, keine Ahnung, irgendeinem Tanzvideo und irgendeinem Blödel-Sketch. Und dazwischen ist dann quasi mein Video, wo ich 90 Sekunden über, keine Ahnung, den Kapitalismus rede. Und das ist ja schon eine Umgebung, wo eigentlich jeder mal zusammenhängende, vielleicht weiterführende Gedanke eigentlich unterdrückt wird. Also da kann man ja nicht wirklich, ist ja nicht so, wie wenn man mal ein Buch in der Hand hat und sich wirklich mal in was reindenkt und auch mal einem Gedanken nachhängen kann. Und das ist natürlich alles, das ist, da sind, ja, also 100.000 Views sagen erstmal nicht so viel aus darüber, was da jetzt eigentlich, also wie viel Impact das bei den Leuten hat, obwohl 100.000 halt erstmal sehr viel klingt. Ich würde nur sagen, und das würde ich sagen, ist auch die Sache, die Fabian jetzt für seine Kurzvideos ja beschlossen hat, dass es das wert ist. Also, dass man diesen Trade-off macht, in dem Wissen, viel davon wird versanden, und viel davon wird nicht viel Impact bei den Leuten haben, aber es ist halt so wenig, also es ist viel weniger Aufwand, als wenn er jetzt quasi so ein 30-Minuten YouTube-Video macht. Ich habe zum Beispiel keinen YouTube, deshalb kann ich jetzt nicht da für mich sprechen, aber so ein 3-Minuten-Video, was Fabian jetzt macht, oder ein 30-Minuten-Video oder seine ganz langen Videos über 4 Stunden oder so übers Oströmische Reich oder so, das ist dann ja gar kein Vergleich mehr. Das eine ist halt so viel weniger Arbeit und man kann so viel mehr davon machen. Man muss es dann halt auch machen, ne? Also man muss dann schon auch konsistent dabei bleiben. Aber ich glaube, oder ich würde zumindest sagen, auch für meine Arbeit, deshalb mache ich es ja auch, dass es das wert ist, dass man in so einem schnelllebigen, eigentlich gedankenfeindlichen Umfeld seinen Content produziert. Und die Masse an Leuten, die man damit erreicht, und die Menge an Videos, die man in relativ kurzer Zeit produzieren kann, die macht es dann wieder wett. Mhm. Obwohl ich auch den Eindruck habe, dass es durchaus auch viele Menschen gibt, auch viele jüngere Leute, die bereit sind, auch mal wirklich sich Folgen anzuhören, also Podcast-Folgen, die vielleicht mal 2, 3 oder 4 Stunden gehen. Also ich merke es bei uns zum Beispiel, also wirklich, dass vor allem die längeren Folgen bei uns meistens ziemlich gut gehen. Das sehe ich auch so bei anderen Podcasts, wie jetzt zum Beispiel 99:1. Also manchmal haben die auch Folgen, die gehen irgendwie 4 Stunden oder so und die haben dann auch irgendwie relativ viele Klicks. Also manchmal, glaube ich, darf man Leute auch nicht unterschätzen, aber ich glaube, letzten Endes ist es auch kein Widerspruch. Es braucht, glaube ich, beides. Beides. Ja, genau. Ja, es ergänzt sich auch gegenseitig, denke ich. Und aber so ein Einstieg, also auch so kürzere Formate sind, glaube ich, am Ende trotzdem natürlich wichtig, und Leute überhaupt erstmal irgendwie erstmal reinkommen. Ja. Also ich glaube auch, Leute gutieren lange Videos und lange Podcasts. Also auch sowas wie Neue 20er, das dauert ja 5 Stunden und Leute hören das also wie noch was. Und das war ja auch meine Kritik an der ZDF-Sendung mit Jan Fleischhauer, wo ich im Dezember eingeladen war, dass wir da 90 Minuten diskutiert haben, danach noch Einzelinterviews hatten. Also gab eigentlich 3 Stunden an Footage, wo wir wirklich viel geredet haben über viele interessante Sachen, und die finale Sendung sind 28 Minuten. Ja. Und im linearen Fernsehen kann ich verstehen, dass man das nicht bringen kann. So 3 Stunden, völlig klar. Aber YouTube, die ZDF-Mediathek, das kostet nichts. So, man kann einfach das Ganze hochladen und die Leute würden es fressen aus der Hand. Und das habe ich der Redaktion dann auch ja gesagt und auch in der Podcast-Folge, wo ich bei, wie gesagt, meinem Podcast Aufrechte Demokraten auch über die Fleischhauer-Sendung geredet hatte mit meinem Podcast-Partner Ole, meinte ich auch, die sollen das einfach hochladen. Also die haben die Footage, die haben das alles, die können das einfach, die Vollversion. Vollversion, und dann können sie quasi die fertige, also die geschnittene Version und die ungeschnittene Version. Und dann kann man ja gucken, was mehr Views bekommt. Und ich glaube, ich würde sehr viel darauf setzen, dass die ungeschnittene Version deutlich mehr Aufrufe bekommt, auch wenn die 4 Stunden lang ist. Oder 3 Stunden. Ja. Weil den Leuten mangelt es nicht an Kurzform-Content, sondern den Leuten mangelt es an langem, qualitativ hochwertigen Content. Und deshalb gutieren die ja auch lange Podcast-Folgen jetzt bei euch oder 9:1 oder auch, keine Ahnung, Junge Naiv, Interviews, die gehen auch so 3-4 Stunden. Und, oder auch hier, wie heißt der von der Zeit, irgendwie dieses Alles gesagt von der Zeit, dieser Podcast, wo auch Heidi Reichneck war und dann irgendwie 8 Stunden geredet hat. So. Und das war ja auch zum Beispiel die Strategie von Maximilian Krah bei Thilo Jung, wo Maximilian Krah bei Jung und Naiv war, vor so 2 Jahren war das vielleicht. Und er war dann einfach 6,5 Stunden da. Und das war irgendwie das längste Jung und Naiv-Interview, glaube ich, in der Geschichte von Jung und Naiv. Und das war ja auch so, dass Maximilian Krah da halt einfach irgendwann gemerkt hat, gut, er redet jetzt einfach weiter. Und wenn man ihn lange genug reden hört, irgendwer wird ihn schon dann gut finden. Und ich habe mich auch selber so ein bisschen dabei ertappt, weil ich habe mir das Ganze angehört. Und man ertappt sich ja dann so ein bisschen selber so, dass man sich so dran gewöhnt irgendwie und dann, lässt man sich so fast so berieseln und man lässt ein bisschen die Deckung vielleicht irgendwie fallen, weil man halt einfach so lange sich das anhört. Und wenn man jetzt vielleicht ein bisschen weniger stark politisch gefestigt ist wie wir, sondern irgendwie jemand, der das eher so casual hört, dann kann ich mir total gut verstehen, kann ich mir total gut vorstellen, dass das jemand hört und dann den Takeaway hat, ach ja, wer so lange reden kann mit Thilo Jung, der kann ja so schlimm nicht sein. Und das war ja, glaube ich, die Strategie von Maximilian Krah, eben diese Länge auszunutzen. Ja, safe. Ich finde aber auch, dass Thilo Jung leider da auch sehr schlecht geschlagen hat. Also ich finde den sehr schwach, aber da, das ist dann nochmal ein eigenes Thema. Ja, Flo, wolltest du noch was sagen gerade? Sorry. Ich wollte nur sagen, ich komme auch noch mal auf die Fleischhauer-Sendung später. Ich habe sie gestern mir angeguckt. Das war auch nicht ganz einfach. Aber was ich vor allem gemerkt habe, ist, es gab so ein paar Sequenzen, wo ich merkte, du nimmst Bezug auf etwas, was du zwischendurch gesagt haben musst. Und da dachte ich, naja, mich würde tatsächlich mal die Uncut-Version interessieren, weil ich habe ja andere Formate von dir gesehen und ich weiß, dass du stärker argumentierst und nicht nur diesen boulevardesken Teil, wo ihr so ein bisschen rumkokettiert, das wird nicht der Kern deiner Aussagen gewesen sein. Und da hat man schon sehr gemerkt, wie das geschnitten wurde. Und ich glaube, selbst in ihrer eigenen Logik haben sie dann Fehler gemacht, weil es tatsächlich gibt es, glaube ich, Interesse, wie du ja eben ausgesucht hast, für längere Formate. Dafür gibt es viele Beispiele. Aber es ist dann auch so eine Form von Selbstkastrierung, weil man sich schon so sehr an diese Ästhetikform gewöhnt hat und glaubt, die jungen Leute sehen nur sowas oder so. Vielleicht noch eine andere Frage zu deiner Social Media Arbeit. Du postest ja auch relativ viel so Fotos, wo du irgendwie im Gym bist und sowas, ne? Also da auch so auch eine gewisse Ästhetik, die du da so pflegst. Ist das auch so eine bewusste Entscheidung, weil das dann auch gut funktioniert? Ich denke mal schon, ne? Es ist ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß halt, dass ich auf Instagram mit all den anderen InfluencerInnen konkurriere, denen meine Follower halt auch folgen. Und die Plattform, auf der ich mich da bewege, ist halt eine, die maximal oberflächlich ist. Und ich mache mir auch keine Illusionen darüber, dass mir wahrscheinlich Leute oder ein gewisse Teilmenge meiner Followerschaft folgt mir auch, weil ich in gewisse Schönheitsideale passe und weil ich im Gym so tolle Bilder von mir poste. So, das ist, gehört auch irgendwie zu der Personal Brand, die ich so ein bisschen da kultiviert habe. Und ich finde, da sollte man ganz instrumentell rangehen und halt sagen, wenn man das als Strategie nutzen kann, um seine politischen Inhalte weiter zu verbreiten, dann sollte man das auch nutzen. Und ich bekomme dann auch häufiger die Kritik, dass ich quasi, dass ich dadurch meine politischen Inhalte eigentlich verwässere und die mit dieser Flucht ins Oberflächliche, mit dieser Flucht ins Ästhetische eigentlich den eigentlichen Inhalt verwässere oder weniger Wert mache. Und ich würde der Kritik widersprechen. Also ich verstehe, woher die kommt, aber ich glaube, dass man auch die inhaltliche Tiefe, die man auf in so kurzen Videos ausbreiten kann, die darf man nicht überschätzen. Und mein Ansatz ist es ja auch immer, dass ich Leute vielleicht auf längere Formate irgendwie oder auf zu längeren, vielleicht zusammenhängenden Gedanken irgendwie bringe, zum Beispiel indem ich auch mal über Bücher rede und Bücher empfehle und so. Und halt eben sage, die politische Bildung, die sollte jetzt nicht bei meinen Videos beginnen und enden. Sondern ich sehe mich eher so als Startpunkt für eine weitere Politisierung. Und damit ich in dieser Rolle als Influencer, wo ich mich halt auch einfach sehe als Influencer, ich sehe mich jetzt nicht als, also zum Beispiel Fabian Lehr oder auch Wolfgang M. Schmidt, die würden sich, glaube ich, selber jetzt nicht als Influencer bezeichnen. Ja, und die würden sich Kritik an den Begriff. Ja. Ich meine, Influencer ist man, wenn man das ökonomisch beschreiben möchte, natürlich auch nochmal so ein bisschen, würde ich das über die Werbung definieren. Also verkauft man sich quasi für so Werbekooperationen mit irgendwelchen Marken. Das wäre dann so der ökonomische Gehalt von diesem Begriff. Und auch das mache ich ja jetzt nicht so. Von daher weiß ich nicht, inwieweit das überhaupt für mich gilt, dieser Begriff. Aber ich lege da schon auch Wert drauf, dass ich auf so einer Plattform eben auch als Influencer bestehen kann in den Augen der Zuschauer und in den Augen der Follower, weil es ja mein Ziel ist, auch Leute damit abzuholen, die jetzt vielleicht von einem Content wie Fabian Lehr oder Wolfgang Schmidt eher nochmal abgeschreckt werden, weil es denen zu explizit politisch ist. Und ich glaube, dafür ist es ganz gut, dass es Leute gibt, die sich in so eine plattformeigene Influencer-Logik quasi anpassen, die da auch bestehen können, in Anführungszeichen, die auch mal irgendwie ein paar ästhetische Bilder aus dem Gym posten, die normale andere Sachen so posten, wie man halt so, wie man sie halt so auf Instagram postet und dann dazwischen eigentlich den politischen Content. Und wenn dann die Kritik daran ist, dass es den politischen Content verwässert oder klein macht, dann würde ich sagen, ja, das ist so, dann das geht so ein bisschen an der Strategie vorbei, die ich ja eigentlich fahre, nämlich dass der irgendwie zusammengehört. Also das gehört zusammen, das gehört dazu, also das ist Teil davon, dass ich eben auch Menschen erreichen möchte, die eben noch nicht so krass politisiert sind und die von jemandem, der aus der Plattformlogik sehr weit rausfallen würde, eher abgeschreckt wären. Und wenn die dann jemanden sehen, der so sich mal herkömmlichen Instagram-Influencer-Kram macht und dann macht er auch noch politischen Content, ich glaube, das ist für eine linke Medienwelt eine wertvolle Sache. Genau, das würde ich sagen, ist so ein bisschen das wäre meine Antwort auf so eine Kritik. Also das ist keine Kritik von mir, aber nur so ja, eine Frage. Aber ja, Flo, ich glaube, es ist Zeit, dass wir vielleicht doch ein bisschen mehr pumpen gehen, mehr Stories machen aus dem Gym. Auf jeden Fall, ja. Da kann ich auch Fokus machen. Und das ist ja auch schon, also das ist, ich glaube, das ist auch gut, dass ich halt in so Mainstream-Formate eingeladen werde. Also wie zum Beispiel Fleischhauer, irgendwie Phoenix-Runde oder auch mal auf irgendwelche Podien. Ich bin jetzt im Februar zum Beispiel auf einem Podium, was von der Zeit irgendwie organisiert wird oder so. Und ich glaube, das ist schon auch gut, dass man eben Positionen wie meine in solchen Formaten hat. Ich weiß, dass man solche Talkshows, also ich habe auch sehr fundamentale Kritikpunkte an diesen Talkshows, definitiv. Und die habe ich auch schon in meinem Podcast auch ausgeführt, in großer Länge. Aber ich glaube trotzdem, dass es insbesondere bei so Sachen wie Militarisierung und Aufrüstung und Wehrpflicht, wo ich weiß, dass ich da zu einem gewissen Grad als Feigenblatt eingeladen werde, oder auch jemand wie Ole Nymon, dass wir da als Feigenblätter eingeladen werden und als jemand, den man quasi wieder in so einnorden kann, in so, das sind die Staatsziele und das ist eine illegitime Position. Also wir laden diese Position ein, weil wir sind so liberal und wir hören, hier darf man ja alles sagen, aber das ist eine egoistische und falsche Position, weil hier die Staatsziele sind ja folgende und da passt es hier nicht so ganz rein. Und trotzdem glaube ich, dass es sinnvoll ist, dahin zu gehen. Weil man erreicht einfach nochmal ganz andere Leute, als wenn man jetzt nur die Videos auf seinem Kanal postet, weil das lineare Fernsehen hat einfach nochmal einen ganz anderen Wumms. Das ist einfach so. Und ich würde sagen, dass gerade bei so Themen wie Militarisierung und Aufrüstung ja sehr viele Leute prinzipiell erstmal unsere Meinung teilen in Grundzügen. Also bei so Umfragen merkt man das ja zum Beispiel, würden sie für ihr Land kämpfen? Dann sagen die allermeisten Leute in Deutschland nein. Und das sind jetzt keine, das sagen die nicht, weil das überzeugte Marxisten wären, sondern die haben erstmal so eine Grundhaltung, die kann man verstehen und die müssen die auch gar nicht jetzt theoretisch unterfüttern. So. Und das ist auch vollkommen okay, wenn die das einfach erstmal sagen. Und dann, glaube ich, sind solche Sendungen und Formate aber ein gutes Mittel, um da eine gewisse theoretische Unterfütterung zu bieten. Es ist natürlich so, dass jetzt insbesondere bei der Fleischhauer-Sendung man sich fragen muss, ja, wie sinnvoll ist denn das, wenn die Argumente in dem Maße verkürzt werden? Einfach weil 3 Stunden auf 28 Minuten gekürzt werden. So. Und ja, das sind alles sehr legitime Kritikpunkte und trotzdem glaube ich, es ist besser, da hinzugehen, als nicht hinzugehen. Und da kann man, also das kann man auch anders sehen und ich würde mir da auch Argumente anhören. Nur ich glaube, man sollte jede Gelegenheit nutzen, um die eigenen Standpunkte vorzubringen, egal wie widrig die Umstände sind, in denen man sie äußern muss. Weil es ist jetzt auch, ich hatte auch bei der Fleischhauer-Sache, habe ich dann Kritik bekommen von wegen, ich würde damit Fleischhauer legitimieren. Ich habe mir so die neue große ZDF-Sendung, ja, von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit einem Jahresetat von weiß ich nicht wie viel Milliarden. Jan Fleischhauer, einer der prominentesten Kolumnisten. Ich legitimiere da gar nichts. Also wenn, dann legitimieren die mich. Nee, du hast doch, glaube ich, auch ein Video dazu gemacht, ein Reel, ne, wo du darauf eingegangen bist, auf die Kritik. Genau, genau. Ja, fand ich auch gut. Ja. Genau, ja. Ja, die Kritik, die finde ich auch dann ein bisschen absurd. Also dann würde man deinen Einfluss größer machen, als er ist. Leider an der Stelle würde ich sagen. Also allgemein so linke Positionen sind in der Gesellschaft gerade nicht die Mehrheitsmeinung. Also wir sind im weiteren linken Feld sind wir in keiner Position, irgendwas zu legitimieren. Das würde ja bedeuten, dass wir irgendeine hegemoniale Stellung eigentlich einnehmen. Und das ist ja nicht so. Also das kann man sich ja wirklich beileibe nicht verargumentieren, dass das irgendwie der Fall wäre. Und ich vertrete halt, das sage ich auch in dem Video, wo ich so ein bisschen darüber rede, über diese Kritik. Man muss sich ja auch mal fragen, diese 30% der Leute in Deutschland, die momentan die AfD wählen würden, sind das wirklich alles Leute, die man nie wieder für irgendwelche linken Ideen begeistern kann? Weil wenn dem so ist, wenn das wirklich 30% einfach überzeugte Rechtsradikale sind, überzeugte Nazis, dann wäre die einzige Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann, das Land zu verlassen. Also dann wäre quasi die Flucht, solange es noch geht. So. Und ich glaube aber nicht, dass es so ist. Also eine gewisse Teilmenge von diesen 30% werden tatsächlich ein manifestes rechtsextremes Weltbild haben, definitiv. Und das wird sich vielleicht wahrscheinlich auch nicht ändern. Aber ein großer Teil von diesen Leuten sind nicht für immer verloren für an die AfD oder wen auch immer, sondern die haben zum Teil sehr fühlen sich, die haben jetzt nicht legitime Kritikpunkte, aber die fühlen sich aus nachvollziehbaren Gründen von unserer wunderbaren, perfekten kapitalistischen Demokratie eben verarscht. So. Und wo dann das intellektuelle Rüstzeug fehlt oder die Argumente fehlen, um das zu begreifen, was da eigentlich passiert, dann ist es eben ja ein fruchtbarer Boden für jetzt jemanden wie die AfD. Und ich glaube aber, dass dem nicht so bleiben muss. Und man muss ja irgendwie, also es führt ja gar kein Weg daran vorbei, wenn man irgendwie eine linke Gegenmacht aufbauen will, wenn man irgendwie von links irgendetwas erreichen möchte, dann führt ja einfach kein Weg daran vorbei, mit diesen Menschen irgendwie in Kontakt zu treten. Mhm. Also rein an den Zahlen, da führt kein Weg dran vorbei. Und deshalb glaube ich, dass man auch in Formate, die wirklich noch so weit von der eigenen Haltung entfernt sind, also zum Beispiel Jasmin Kosobek ist eine YouTuberin, die, würde ich sagen, so einen rechtslibertären Standpunkt vertritt, die war mal bei Russia Today, macht jetzt einen sehr reichweitenstarken YouTube so Interview-Kanal, wo sie Leute einlädt, wo sie mit Leuten redet wie Martin Sellner und jetzt gerade, ich glaube, also an dem Tag, wo wir das aufnehmen, mit Götz Kubitschek. Also wirklich Leute, wo man sagt, gut, das ist wirklich sehr weit weg von der eigenen Haltung. Und da war ich auch schon einmal alleine im Interview bei ihr und einmal in einer Debatte mit dem Chefredakteur von Apollo News. So. Und ich weiß, die meisten Leute, die Jasmin Kosobek abonniert haben, finden mich wahrscheinlich erstmal nicht gut. Aber auch bei ihr würde ich sagen, das sind nicht alles überzeugte Rechtsradikale, die ihr dazu schauen. Ein gewisser Teil, ja, von mir aus. Aber einen gewissen anderen Teil wird man auch mit vernünftigen Argumenten abholen. Und das war der Anspruch, den ich an mich selber gestellt habe, dass ich da versuche, die Standpunkte, die ich vertrete, also linke, marxistische Standpunkte, zu vertreten, dabei im besten Fall auch sympathisch rüberzukommen, dass die Leute mal sehen, gut, Linke, das sind auch normale Menschen, mit denen kann man auch mal reden. Die wissen irgendwie, wie man auch mal ein Hemd irgendwie anzieht und so und ordentlich aussieht. Und die können irgendwie ihre Argumente vorbringen. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wertvoll, dass man das macht. Und ich freue mich auch sehr, dass ich hier jetzt in einem Podcast bin, wo wir wahrscheinlich sehr gleichgesinnt sind politisch. Aber ich halte es auch für wichtig, dass ich mit meinen Punkten und mit meiner Reichweite und meinem medialen Standing, jetzt pathetisch gesagt, mich in Kontexte vorwage, wo ich das Schlimme mache, nämlich mit Rechten zu reden. So. Mhm. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Ja, ich glaube, ich meine, wenn man mal zum Beispiel nach Ostdeutschland guckt oder auch gar nicht nur im Osten, Teile des Ruhrgebiets oder so zum Beispiel, wenn man sich da allein die Wählerquoten der AfD ansitzt, finde ich, wäre es eine Kapitulationserklärung für jemanden, der wirklich eine Veränderung möchte, zu sagen, ich spreche nicht mehr mit so vielen Menschen, weil sonst kann man sich wirklich nur ins Private zurückziehen oder man kriegt so eine rein ideologiekritische, im besten Fall noch antideutsche Haltung und ruht sich darauf aus. Alles der dumme Pöbel. Genau. Ich glaube, man muss diesen Anspruch behalten. Trotzdem so ein bisschen als Rückfrage vielleicht zu diesem Medienteil. Mhm. Ich bin tatsächlich aus Zufall, ich habe danach bei Fabian Lehr gehört, du hast auch darüber gesprochen, auf diese Phoenix-Runde, kurz nachdem du da warst, also Phoenix, dieser Nachrichten-TV-Sender, öffentlich-rechtlich, gibt's auch einen YouTube-Kanal natürlich, gestoßen, wie du dort sozusagen von denen eingeplant als Alibi-Kriegsgegner saßt und die ganze Struktur der Sendung, wenig überraschend, so aufgemacht war, dass du kaum die Möglichkeit hattest, überhaupt ein Argument mal zu Ende durchzuführen. Und ich bin mir sicher, dass du dir im Klaren warst, dass das so werden wird. Und so war es dann letztendlich auch. Ich weiß, du hast dann argumentiert, wie du es jetzt eben auch gemacht hast. Also, es gibt aber eigentlich die Mehrheit der Leute, die eher meiner Position näher stehen und für die bin ich dann ja auch, also bist du ja sicher dann auch jemand, der vielleicht auch Aufmerksamkeit erregt und man kann daraus wiederum Content produzieren, Clips oder so, das ist ja auch ein Argument. Ich frage mich aber, dieses Argument auch mit Jasmin Kusubek, da mag das auch funktionieren, da konntest du auch ausreden, also da habe ich auch mal reingeguckt. Das ist ja so ein bisschen so, Lenin hätte gesagt, Tribüne für den Klassenkampf, ne? Aber ist wirklich jeder Gegenstand dafür nutzbar? Das wäre so die Frage. Also gäbe es auch Formate, die von der Struktur so angelegt sind? Und bei Fleischhauer habe ich gedacht, da ist schon so ein bisschen grenzwertig, die von der Struktur schon so sind, dass du auch sagen würdest, das mache ich nicht, das bringt nichts. Das ist wirklich Alibi. Definitiv. Also ich war von der Fleischhauer-Sendung auch vom finalen Produkt dann so enttäuscht, weil ich eigentlich dachte, dass die Probleme wie zum Beispiel in der Phoenix-Runde behebt oder zumindest mal angeht. Weil in der Phoenix-Runde ist es ja so, oder auch jetzt bei Markus Lanz, Hart aber fair und so weiter und so fort, da gibt es einen Moderator oder eine Moderatorin und die haben dann 5 Gäste, sagen wir mal, vor sich. Und dann darf jeder so im so 90-Sekunden Blöcken eigentlich was sagen. Und dann grätscht vielleicht ein anderer Gast rein und dann nach 2 Minuten maximal kommt eigentlich Markus Lanz, wie er so im Stuhl so vorrutscht und mit dem Zeigefinger schon so eigentlich den Leuten so im Gesicht hängt und wieder die Leute einfängt und so sagt, da muss ich jetzt nochmal, da haben sie was Spannendes gesagt vor ein paar Wochen und dann, also, ne, der lenkt die Diskussion, das ist ja sein Job, er ist ja quasi dann der Talkmaster und er lenkt irgendwie die Diskussion. Aber dadurch kann man halt eben sehr selten Sachen ausführen und das hat man in der Phoenix-Runde ja auch gut gesehen und dann gibt es ein paar Momente, wo man so mal irgendwie auf die Kacke hauen kann und das kann man dann in Clips gut verwerten auf seinen eigenen Kanälen und es ist ja aber schon so, dass das einfach, also dass da kein zusammenhängender Gedanke wirklich geäußert werden kann. Und von der Einladungspolitik haben wir auch schon so ein bisschen geredet, ne? Also jemand wie Ole Nymon oder ich, wir werden dann zu dem Wehrpflichtsthema eingeladen. Wir sind dann auf der einen Seite halt ein Feigenblatt. Wir sind auf der anderen Seite wir sind ein Feigenblatt für so eine liberale Diskussionskultur. Wir sind aber auch einfach jemand, an dem man so ein Exempel statuieren kann, was eigentlich eine falsche, also an den Staatszielen gemessen, eine falsche Meinung ist. Und da kann man dann auch zeigen, okay, wir haben 3 Leute eingeladen von der Gegenseite oder von der Pro-Aufrüstungsseite und einen von der Kontraseite. Und wenn dessen Meinung populärer wäre, dann würden wir ja auch mehr einladen. Aber das ist ja so eine randständige Meinung, da müssen wir ja nur eine Person einladen. So, also das ist ja auch quasi Teil der Funktion, die man dann da übernimmt. Und meine Hoffnung bei der Fleischhauer-Sendung war eigentlich, okay, es gibt ja keine Moderation, sondern Fleischhauer und ich, wir waren allein in diesem Raum und dann haben wir einfach 90 Minuten diskutiert. Und ich wusste schon auch im Vorhinein, das wird gekürzt. So, ich dachte nicht, das wird irgendwie komplett in ganzer Länge ausgestrahlt. Ich dachte vielleicht, okay, wird das geschnitten und ungeschnitten hochgeladen. Das war aber nicht so ganz klar. Also das habe ich mir gedacht, dass sie das vielleicht machen. Ich habe das im Vorfeld aber auch nicht gefragt. Das war vielleicht mein Fehler. Aber ich dachte mir, das liegt so nah, vielleicht passiert das ja. Und ich dachte aber, dass so allein von der Struktur her, von wegen, es sind wirklich 2 Leute, die was ausdiskutieren. Also da gibt es dann keinen Dritten, der da irgendwie mal reinfunkt und immer sagt, ah ja, aber da müssen wir jetzt nochmal, wir müssen auf die Zeit gucken und so weiter und so fort. So, aber was ich dann an dem finalen Produkt gemerkt habe, ist, der Schnitt ersetzt eigentlich die Moderation. Also es ist eigentlich noch schlimmer, weil der Moderator nicht mal mehr kenntlich gemacht wird. Also es ist nicht mal so, dass man quasi eine Person hat, wie jetzt Lanz oder Sandra Maischberger, die dann quasi irgendwie den Schnitt als Person mimt. Ja, also die lenkt die Diskussion und schneidet Leute ab und unterbricht die Leute auch mal und ist halt der Talkmaster. Ne? Und bei der Fleischhauer-Sendung war es ja dann so, dass der Schnittraum eigentlich zu so einem unsichtbaren Markus Lanz wurde. Weil dadurch wurde die Diskussion dann eben wurden wir unterbrochen an den Stellen, wo halt entschieden wurde, das wollen wir nicht haben, das finden wir uninteressant, das streichen wir. Und das macht es eigentlich noch weniger nachvollziehbar, was da eigentlich für eine Diskussion geführt wird. Und das, klar, kann man sagen, das hätte man auch im Vorhinein wissen können, weiß ich jetzt nicht, wie das im Endeffekt wird und wie sehr, würde ich sagen, das finale Produkt darunter leidet. Ich hatte aber dann doch die Hoffnung und ich hatte auch in den Vorgesprächen sehr konkret darüber geredet, was mich an anderen Talkshows stört und habe eben genau das gesagt. Es gibt immer so einen Moderator und dann wird er immer reingefunkt und so weiter und so fort und das Sendungskonzept hat halt nach meinem Ermessen, bevor ich bevor die Aufzeichnung dann war, habe ich eben gedacht, okay, die Sendung hat das Potenzial, ein paar von diesen Sachen anzugehen. Im Endeffekt muss ich sagen, nee, die Sachen sind eigentlich genauso in der Form auch in der Fleischhauer-Sendung aufgetreten. Also die Probleme, die auch die anderen Politik-Talkshows in Deutschland plagen. Und deshalb würde ich sagen, ob ich es im Nachhinein nochmal mal jetzt so machen würde, wenn ich weiß, wie die finale Sendung eben wird, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte sehr gute Gründe, Nein zu sagen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass auch so eine Sache wie die Phoenix-Runde oder auch andere Talkshows trotz all der Widrigkeiten noch ein Format sind, wo man zumindest mal ein paar gute Punkte machen kann. Und ja, man wird unterbrochen und ja, man kann wenig Gedanken ausführen. Aber ich würde sagen, diese Irritationen, die man setzen kann, die sind es wert. Weil, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen ein pessimistisches Argument, aber wenn ich da nicht hingehe, dann würden sie jemand anderen anfragen. Also die würden die Sendung ja nicht absagen, sondern die würden halt jemand anderen anfragen und statt mir vielleicht eine von der grünen Jugend einladen, deren Kritik an der Militarisierung halt ist, die Panzer verbrauchen so viel Diesel. So. Und dann würde ich sagen, okay, gut, dann gehe ich dann doch lieber dahin. Auch wenn ich weiß, ich kann meine Positionen dann nur sehr verwässert durchgeben. Ihre Kritik könnte auch sein, es gibt noch zu wenig Panzer. Und genau, es gibt noch zu wenig Panzer und die werden noch zu viel, die haben noch zu viel chinesische Komponenten. Genau. Ja. Genau, der deutsche Nationalstaat wurde nicht genug gepampert. Ja. Okay, weil wir noch gar nicht so viel, wir haben jetzt so selbstverständlich vorausgesetzt und im Kern stimmt das wahrscheinlich auch. Wir vertreten ja irgendwie mehr oder weniger das Gleiche. Trotzdem vielleicht noch mal kurz zum politischen Inhalt, den du vertrittst. Da würden wir gerne noch mal so nachhaken. Ist ja so, wir hatten auch schon den Ole Nymeron hier im Podcast und dem ja wirklich die verdienstvolle Rolle, das muss man auch mal erwähnen, finde ich, zukommt, wirklich sich als erster ja auch im Mainstream mit einer klaren antimilitaristischen Position bewegt zu haben. Das ist sicher auch nicht immer ein Vergnügen und das ist wirklich verdienstvoll. Also ganz klar. Gleichzeitig haben wir uns hier, na, ich sag mal, Unterlinken auch an ein paar Aspekten so ein bisschen mit ihm diskutiert. Deswegen wollte ich dich auch mal fragen bei deiner Antikriegsposition, wenn du dich gegen Militarisierung und Krieg aussprichst und gegen die Wehrpflicht agitierst, weißt du ja tatsächlich zu Recht darauf hin, dass es totaler Bullshit ist, sich für Zwecke eines kapitalistischen Nationalstaats zu opfern, der ja, wie für uns eine Binsenweisheit, nur die Interessen weniger reicher und mächtiger bedient. Ich habe mich aber gefragt, wie siehst du das denn? Lehnst du prinzipiell jeden Staat ab? Also wie wäre es mit einem sozialistischen Staat? Oder würdest du prinzipiell sagen, es ist immer falsch, sich für einen höheren Zweck in irgendeiner Auseinandersetzung zu opfern? Und ich meine das jetzt gar nicht so individuell, weil dann wird es immer so ein bisschen sehr psychologisierend. Aber es gibt ja auch historische Situationen, wie zum Beispiel ja sozialistische Revolution oder antifaschistischen Widerstandskampf. Deine Argumentation ist ja jetzt nicht unbedingt eine pazifistische, also habe ich so jedenfalls nicht verstanden. Wie ortest du dich da ein? Ja, also die in die pazifistische Rolle wird man, glaube ich, auch eher durch so Fremdzuschreibungen gedrängt, weil Antimilitarismus oder die Unterschiede zwischen so Pazifismus und einem quasi antibürgerlichen Antimilitarismus, die sind jetzt auch vor allem in so Sendungen oder irgendwelchen auch Zeitungsinterviews den meisten Interviewenden oder Moderatoren jetzt nicht, wahrscheinlich nicht so geläufig, und das ist wahrscheinlich auch egal. Dem Konzept der Sendung ist es dann auch egal. Und Pazifismus ist halt irgendwie ein Begriff, mit dem man was anfangen kann. Und dann wird man halt als irgendwie der Pazifist Simon David Ressler oder der Kriegsdienstverweigerer Ole Nymon quasi eingeführt, obwohl also beides ja nicht zutrifft. Also wir sind ja jetzt nicht irgendwie aktive Kriegsdienstverweigerer und wir sind vor den Feldjägern geflohen oder so. Und ich weiß, dass das Ole auch vorgeworfen wurde, zum Teil jetzt auch aus der linken Szene, auch mit im Kontext von seinem Buch, dass er da irgendwie eine pazifistische Position vertreten würde oder so. Und ich sehe die in seinem Buch ehrlich gesagt nicht. Klar, er wird dann auch manchmal irgendwie bei irgendwelchen Sendungen als Pazifist oder als der Vertreter von pazifistischen Positionen eingeladen. Bei mir wird das nicht anders sein. Ich habe auch mehrmals in Interviews dann gesagt, ich bin kein Pazifist, sondern Antimilitarist. Und ich finde es auch ehrlich gesagt vermessen. Und dafür muss man nicht mal eine besonders linke Position haben. Ich finde es vermessen zu sagen, dass man Gewalt als politisches Mittel gänzlich ablehnt. Also sehr viele Freiheiten, auch bürgerliche Freiheiten, also Freiheiten innerhalb von der bürgerlichen Demokratie, wurden nur durch Gewalt erreicht. Also die wurden im Widerstand gegen andere Gruppen der Bevölkerung erkämpft. Also zum Beispiel die Briefbombe wurde erfunden von den Suffragetten, also von Frauen, die für ihr Wahlrecht gekämpft haben. Und man kann da auch jetzt so aus nur vielleicht aus so einer GSP-Perspektive irgendwie drüber schmunzeln und sagen, ha, fürs Wahlrecht haben die sich so ins Zeug geschmissen und so. Aber es ist ja schon so, dass auch andere Freiheiten, andere Bürgerrechte, andere Freiheitsrechte nicht einem geschenkt wurden, sondern die wurden erkämpft. Und jetzt von linker Seite irgendwie der 8-Stunden-Arbeitstag, dass es freies Wochenende gibt. Und die sind nicht so, die Sachen sind nicht vom Himmel gefallen. Und ja, man sollte auch nicht so Sachen wie die Krankenversicherung und die Erfindung vom Sozialsystem von Bismarck dann irgendwie so verklären in dem Sinne, dass der ein Linker war und dem haben die Arbeiter und die Armen so am Herzen gelegen und deshalb hat er das gemacht, sondern das hat er ja schon kalkulierend gemacht, um quasi diese Teile der Bevölkerung irgendwie in sein Projekt einzugemeinden. Aber das hat er ja nicht freiwillig gemacht. Also das hat er ja schon gemacht, weil es dann einen gewissen Gegendruck gab. So. Und sich dann aus einer heutigen Perspektive irgendwie hinzustellen und sagen, ja, ich lehne Gewalt als politisches Mittel gänzlich ab, das halte ich für vermessen. Und ich würde natürlich auch nicht sagen, dass Widerstand gegen ein unterdrückerisches Regime, antifaschistischer Widerstand in Deutschland, also in Nazi-Deutschland damals und anderswo, illegitim wäre. Oder Widerstand gegen koloniale Unterdrückung, gegen Apartheid, gegen Besatzung, dass es irgendwie fundamental moralisch verwerflich ist. Und ich stelle mich da nicht hin und sage, oh Gott, ich bin dagegen, weil ich kann Gewalt, ich ertrage das nicht. So, natürlich ist Gewalt immer hässlich und Gewalt ist nicht schön und man sollte das auf keinen Fall glorifizieren und vor allem Gewalt gegen Zivilisten, gegen Unschuldige, das ist keine schöne Sache. Und ich finde das falsch, wenn man das einfach auch schulterzuckend irgendwie einfach in Kauf nimmt und sagt, ja, ist halt so, in wo gehobelt wird, fallen Späne. Also das dagegen stelle ich mich auch. Aber meine Position ist auf jeden Fall nicht, dass ich die Wehrpflicht und die Aufrüstung so ablehne, weil ich so ein Problem mit Gewalt hätte. Das ist nicht meine Position, sondern es ist eben so, dass ich den Einsatz von Gewalt und das Werfen, dass man das eigene Leben in die Waagschale wirft für einen bürgerlichen Staat, der eben nicht die eigenen Interessen vertritt und wo nicht das große Wir herrscht und wo nicht, wie ich dann auch in der Phoenix-Runde ja zu hören bekommen habe, irgendwie, wo der Staat wir alle sind und der Staat sind eigentlich auch meine Nachbarn. So, also das ist ein Konstrukt und das ist ein System, für das ich die eigene, wo ich diese Gewaltanwendung eben ablehne. Das würde ich aber eben nicht auf jetzt die Beispiele, die ich eben genannt habe, weiter anwenden. Ja, Simon, du hast ja auch mal ein Video gemacht auf Instagram und TikTok, glaube ich, auch. Da hast du dich geäußert zur bürgerlichen Demokratie und da hast du dich auch sehr stark bezogen auf Peter Decker, ne? Das war eine Buchreview, glaube ich, über das Demokratiebuch. Genau, ist einer der wichtigsten Vertreter des Gegenstandpunkts, also des Theoriemagazins Gegenstandpunkt. Und die Hörerinnen, die uns schon länger verfolgen werden, wissen, dass wir da auf jeden Fall einige Differenzen haben mit dem GSP. Was uns da interessiert hätte bei dem Video oder auch bei der Frage Demokratie, bürgerliche Demokratie, Definition von Demokratie, ob du auch ähnlich wie der GSP Demokratie in jeder Form ablehnst. Also zum Beispiel, es gibt ja auch unter Marxisten ja auch die Vorstellung von einer sozialistischer Demokratie, die auch historisch durchaus auch in bestimmten Epochen existiert hat oder in Staaten. Oder müsste auch sagen, dass man diesen Begriff als Marxistin gar nicht sich aneignen sollte oder kann, weil er halt so stark verknüpft ist mit der bürgerlichen Form der Demokratie. Also ich glaube nicht, dass man so das Kind mit dem Badewasser auskippen sollte und den Begriff Demokratie komplett verwerfen sollte. Ich halte das weder für analytisch noch für, sag ich mal, kommunikationsstrategisch sinnvoll. Eben weil Demokratie so ein Begriff ist, der so vielfältig angewendet wird. Also ich habe mich für ein anderes Projekt, was ich noch nicht so viel reden kann, aber was sicherlich ziemlich cool ist, habe ich mich in letzter Zeit ein bisschen mit Katrin Göring-Eckardt beschäftigt und ihre Okay. Das ist schon echt Hardcore, aber so aus Recherchegründen. Aus so Recherchegründen habe ich mir auch ihr Buch gekauft und ihren Podcast gehört und sie redet auch oft über Demokratie in so einem sehr abstrakten. Also selbst für quasi bürgerliche Politikerverhältnisse ist das wirklich eine Verwendung vom Begriff Demokratie, was jenseits von Gut und Böse stattfindet. Also was mir da aber aufgefallen ist, dass sie oft halt die einfach so liberale Freiheitsrechte als Demokratie bezeichnet. Also sie redet, wenn sie Demokratie meint sie nicht irgendwie einen machtlegitimierenden Prozess oder so, irgendwie ein Prozess, der irgendwas mit Parlamentarismus, mit der Werdung oder mit einer Selbstlegitimierung von staatlicher Macht zu tun hat, sondern wenn sie Demokratie meint, dann meint sie eigentlich zum Beispiel so Sachen wie die Ehe für alle. Oder sie meint Meinungsfreiheit. Oder sie meint, dass man irgendwie protestieren darf für so Sachen. Und all diese Sachen meint sie mit Demokratie. Und das ist mir nicht nur bei ihr untergekommen, sondern das ist auch so eine Sache, die mir sehr häufig unterkommt und wo ich mich jedes Mal daran störe, dass man zum Beispiel auch immer sagt, oder man hört das eben sehr häufig von den diversen, sag ich mal, radikal mittigen Personen und Institutionen, von wegen die AfD würde die Demokratie zerstören. Und wir müssen unsere Demokratie schützen und gemeint ist dann halt immer implizit vor der AfD. Und wenn ich mir so angucke, das wurde über die AfD schon vor 5 Jahren gesagt. Und heutzutage werden sehr viele Punkte von der AfD von vor 5 Jahren heute von den Parteien der sogenannten demokratischen Mitte vertreten und wurden in der Ampel und in der aktuellen Koalition umgesetzt. Aber die Parteien nennt komischerweise niemand antidemokratisch. Also da geht es nicht darum, dass die irgendwie unsere Demokratie zerstören. Also offensichtlich geht es dann nicht um Inhalte, sondern es ist eigentlich so ein moralistisches, also moralistisch motiviertes Ablehnen der AfD, weil die AfD ist quasi schlecht und die ist antidemokratisch. Was es bedeutet, ist dann so jedem irgendwie selber überlassen. Aber die eigentlichen politischen Ideen der AfD, die sind mittlerweile so Mainstream, dass selbst jemand wie Olaf Scholz sich schon vor 2 Jahren auf dem Spiegelcover über quasi Abschiebungen im großen Stil freuen konnte und auch jetzt Robert Habeck, der ja der erste Politiker war, der eigentlich so eine 3,5 oder 4-prozentige, also eine Militärausgaben, 3 bis 3, entweder 3,5 oder 4% vom BIP gefordert hat, also einfach Positionen, die lange der AfD vorbehalten waren. Und wenn man dann halt die ganze Zeit davon redet, man muss die Demokratie retten vor der AfD, dann frage ich mich halt, was das bedeuten soll. Weil ich kann halt auch jetzt sehr wenig Positionen bei der AfD entdecken, die fundamental inkompatibel mit der deutschen Verfassung wären oder mit dem deutschen Grundgesetz. Die Sache mit der Remigration, die war ja, würde ich sagen, deshalb so eine große Sache, so ein großes Ding vor 2 Jahren, eben weil das so explizit eine Abweichung von der bisherigen staatsbürgerlichen oder von dem bisherigen liberalen staatsbürgerlichen Verständnis, was ist eigentlich ein Staatsbürger, ist, weil das so ein ethnisch motiviertes völkisches Staatsbürgerverständnis da reingebracht hat. Und deswegen war das ja so ein großes Ding. Und deswegen haben auch so Leute wie Maximilian Krah und Götz Kubitschek im vergangenen Jahr stundenlange Diskussionen genau über dieses Thema geführt. Eben weil das so ein wichtiges Thema ist, weil man sich, zumindest aus AfD-Sicht, ich bin jetzt kein Jurist, ne, aber zumindest aus AfD-Sicht, da tatsächlich ein bisschen von dem Rahmen irgendwie entfernt. Und da muss man dann gucken, will man sich davon entfernen oder bleibt man lieber in dem Rahmen, der einem gesetzt ist, so. Und ansonsten glaube ich, dass zum Beispiel auch zwischen Alice Weidel und Jens Spahn politisch kein Blatt Papier passt. Also ich erkenne da sehr wenig politische Unterschiede. Aber trotzdem ist der eine in der demokratischen Partei und der andere ist in der antidemokratischen Partei. Und das ist halt eine gigantische Lüge, die man sich da erzählt aus der sogenannten demokratischen Mitte. Dass man da so eine fein säuberliche Trennung zieht zwischen das ist antidemokratisch und das ist demokratisch. Das heißt, man zieht da eigentlich, also man definiert Demokratie ja eigentlich immer, wie man will. Und Katrin Göring-Eckardt zum Beispiel redet dann da irgendwie da über so zum Beispiel Queer-Rechte oder Frauenrechte oder der Fakt, dass man gegen Sachen protestieren darf. Gerade beim Thema irgendwie Palästina-solidarische Proteste hat man ja gesehen, wie frei man in Deutschland protestieren durfte. Und auch die Proteste gegen die Wehrpflicht von den Schülern, also der Schulstreik gegen die Wehrpflicht, da werden wir auch, wenn die weitergehen, werden wir noch sehen, wie permissiv der Staat da wird und wie freundlich und toll er das findet, dass sich die Schüler engagieren, wenn die halt einfach sagen, nee, wir haben da keinen Bock drauf. Ich glaube, da wird der Staat auch zeigen, dass er dann also gewisse Meinungen halt doch nicht erlauben möchte. So. Aber was jetzt zum Beispiel Katrin Göring-Eckardt unter Demokratie versteht, das hat mit der Realität natürlich überhaupt nichts zu tun. Und ich habe dann schon, also was übrig für so eine GSP-nahe Position, und deswegen habe ich ja auch dieses Buch vorgestellt und deswegen habe ich das ja auch dann in dem Video empfohlen, dass man sich dieses Buch mal anschaut. Ich habe dann lustigerweise auch so auf so Veranstaltungen in der letzten Zeit einige Leute gehabt, die mir dann gesagt haben, dass sie sich wegen diesem Video dieses Buch gekauft haben und deswegen angefangen haben, den Gegenstandpunkt auch zu lesen. Und das fand ich dann irgendwie lustig, dass es dann so einen realen Impact hat und nicht einfach nur versandet. Aber diese Peter Decker-Position, dass er dann halt quasi sagt, auch in einem sozialistischen Sinne ist der Begriff Demokratie nichts, was man irgendwie benutzen sollte, nichts, was sinnvoll ist, was erstrebenswert ist, weil es halt auch dann sich an diesem Ideal eigentlich misst und nicht an der tatsächlich vorhandenen Demokratie. Da weiß ich nicht, wie sinnvoll ich das finde, weil Demokratie ist ja eben so ein Begriff, der eben nicht nur, auch wenn man jetzt so mal ideengeschichtlich schaut, woher dieser Begriff kommt, der eben nicht nur die aktuelle bürgerliche Demokratie meint, sondern in einem viel breiteren Sinne auch einfach eine Emanzipation bedeuten kann. Also was Emanzipatorisches, ein emanzipatorisches Projekt, was die Massen einer Bevölkerung, also die große Mehrheit einer Bevölkerung irgendwie in die Verwaltung der Dinge inkludiert. Und ich weiß, das ist eine sehr abstrakte Definition von diesem Begriff, aber ich sehe nicht, warum man für ein solches emanzipatorisches Projekt in einer Verwaltung von den Dingen einer Gesellschaft, von der Ökonomie, von den Belangen, die die 99% der Menschen angeht, warum man da auf so einen Begriff dann verzichten sollte. Das, ja, erschließt sich mir nicht so ganz. Ja, ich würde auch sagen, so an der Stelle, also ich will gar nicht die große GSP-Diskussion, aber würde ich auch sagen, wird das so ein bisschen ahistorisch und es gibt ja auch andere historische Erfahrungen mit dem Begriff. Viel wichtiger finde ich aber das, was du vorher gesagt hast, also gerade wo du Katrin Göring-Eckardt erwähnst, also ich erinnere mich noch gut, als so die ersten Maidan-Proteste 2014 Ukraine losging, wo damals schon, und das ist ja nicht nur Putin-Propaganda, wirklich deutlich wurde, dass es in der Ukraine eine radikale Neonazis gibt, also wirklich faschistische Kräfte im ganz orthodoxen Sinne, inklusive Antisemitismus und Hakenkreuze, die teilweise in Regierungsämtern und Geheimdiensten sind und selbst nach bürgerlich-demokratischen Maßstäben dort einiges im Umbruch ist, da war es plötzlich gar nicht mehr so wichtig für sie, also diese demokratischen Maßstäbe. Da gibt es eine schöne Rede, die man auch nachgucken kann, aus dem Bundestag, wo sie, glaube ich, mit Selvin Dagdalin, was aus der jetzt geworden ist, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber diskutiert. Und da merkt man so, bei geopolitischen Zielsetzungen des deutschen Imperialismus ist das dann alles nicht mehr so wichtig. Also ich glaube jetzt nicht, dass so das Azov-Bataillon oder wer das unterwegs ist, so sehr auf Queer-Rechte steht. Aber das nur nebenbei. Und ich stimme dir völlig zu. Ich meine, Polizeigewalt gegen Gaza-Protest, Berufsverbote, haben wir ja auch schon einiges gemacht, was ja wieder mehr werden soll. Diese ganzen Maßstäbe, die wurden ja nicht von der AfD beschlossen. Das machen die anderen Parteien auch schon. Ich will jetzt nicht sagen, dass eine AfD-Regierung nicht schrecklich wäre, ne? So, oder noch schlimmer, genau, das ist definitiv. Es ist schon, also man darf sich nicht irgendwie, man darf die AfD nicht verharmlosen. Man darf nicht sagen, ja, es ist alles egal, irgendwie wer regiert, sondern es ist ja natürlich komplett offensichtlich, dass es sehr, sehr viele Menschen in Deutschland gibt, denen es massiv schlechter gehen würde, wenn die AfD regiert. Also das sollte man aus keiner linken Perspektive irgendwie verschleiern. Ich würde nicht sagen, dass die AfD eben die zweite NSDAP ist, die, sobald sie irgendwie in eine Regierungsverantwortung kommt, da die komplette Demokratie eigentlich aushöhlt und ausschaltet, so wie die NSDAP es ja tatsächlich machen musste, um ihr Programm durchzusetzen, weil das Programm der NSDAP ja einfach inkompatibel war mit den Institutionen der Weimarer Republik. Das sehe ich bei dem Programm der AfD und der BRD und den Institutionen der BRD halt einfach nicht. So. Und ich glaube, das ist auch eine Gefahr, dass wenn man die ganze Zeit sagt, die AfD ist NSDAP 2.0 und dann in 3-4 Jahren regiert die AfD mit der CDU zusammen, und das wird früher oder später passieren, und es geht einfach ein bisschen so weiter wie bisher. Also den Leuten geht's halt tendenziell immer schlechter. Denjenigen, die wenig haben, denen geht's immer schlechter. MigrantInnen, die werden noch ein bisschen schlechter behandelt. So Alltagsrassismus wird noch mehr eigentlich, ja, so geht halt noch mehr, also wird noch mehr zu Alltagsrassismus, weil es einfach so omnipräsent ist. Aber die Fundament, es gibt keinen Bruch. Es geht einfach ein bisschen, es wird immer schlechter und es wird vielleicht ein bisschen schneller schlechter, aber es gibt nicht diesen fundamentalen Bruch. Und ich glaube, dann werden sehr viele Leute, die davon nicht betroffen sind, werden dann sagen, hä, ich dachte die ganze Zeit, ich protestiere gegen die NSDAP 2.0. Wo ist die denn jetzt? Offensichtlich geht's ja alles so weiter wie bisher. Und die Staatsziele ändern sich ja auch nicht. Also die AfD hat ja nicht fundamental andere Staatsziele als die CDU oder auch als die Grünen. So, die wollen ja alle das, den nationalen, also den Wirtschaftsstandort Deutschland möglichst effektiv verwalten. Und ich halte das für eine große Gefahr, dass man dann in der Situation ist, wo eben Millionen Leute ziemlich desillusioniert sind, die fast enttäuscht sind, dass es eben nicht diesen großen faschistischen Bruch gibt, die jetzt die ganze Zeit auf die Straße auch gegangen sind, in diesen, auch bei der Remigrationssache, wo diese Millionen starken Proteste waren, wo wo die Message ja ganz klar ist, die AfD ist die NSDAP. So. Und die AfD ist der Faschismus und wir kämpfen gegen den Faschismus. Und wenn der aber nicht kommt, dann haben wir nicht nur das Problem, dass quasi eine wirklich rechtsradikale Regierung an der Macht ist. Also man hat quasi die materiellen Auswirkungen von so einer Regierung mit so einer Ideologie, sondern man hat auch noch das Problem, dass man große Teile der Bevölkerung gar nicht mehr dafür mobilisieren kann, weil die sagen, ja, hä, ich dachte, hier wird die ganze Zeit gegen die NSDAP gekämpft und jetzt wird hier einfach ein bisschen weiter regiert. Von daher sollte man die AfD zwar nicht verharmlosen, aber auch nicht so tun, als wäre das ein fundamentaler Bruch mit dem bestehenden System. Ja, es bleibt bürgerliche Herrschaft, ne? Mit einer anderen Fraktion oder so möglicherweise. Und ganz wichtig ist, aus der Kritik an der AfD wird keine Huldigung der klassischen Parteien, ne? Den Fehler darf man nicht machen. Zum Beispiel einer Partei wie den Grünen. Das wollte ich unbedingt noch als Abschlussfrage unterbringen. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Die Grünen. Das ist wirklich, das ist einer der besten Videos im Internet. Dieses Horst Seehofer, wo er sagt, in Österreich, da regieren auch die Grünen. Die Grünen! Ich guck's mir mal an. Ja, ja. Wenn ich traurig bin, guck ich's mir mal an. Klassiker, ja. Genau, aber es darf auch kein Podcast von uns fehlen, wo wir nicht die Grünen bashen, das gehört auch dazu. Ja, wir machen das schon lange. Insofern sind wir auch die Reaktion dieses Umfeldes gewohnt. Also mir ist das sehr positiv aufgefallen, gerade jüngst, dass du also sehr kluges und auch, ich finde es sehr kluges und gutes Grünen-Bashing betreibst. Was da aber auch auffällt, neben der AfD-Bubble kenne ich kaum eine Bubble, die so getriggert und emotional auch nur auf zahme Link-Kritik reagiert wie diese Bubble. Also man kann das bei dir auch nachvollziehen teilweise. Oft wird dann so argumentiert, das scheint so der Haupttake zu sein. Gerade jetzt in Zeiten des Rechtsrucks müssen wir Linken, ich finde, da beginnt schon der Fehler, müssen wir Linken irgendwie doch zusammenhalten. Wie kannst du nur unser großes antifaschistisches Bündnis oder so, was da irgendwie fantasiert wird, beschmutzen? Vielleicht magst du noch mal kurz erklären, warum du hast das ja jetzt öfter gemacht, trotzdem der Meinung bist, dass sowas richtig und notwendig ist, also auch die Grünen ins Visier zu nehmen. Ja, also ich vertrete allgemein gerne Positionen nach außen oder mache Videos über Dinge, die jetzt vielleicht nicht schon jeder gesagt hat. Also ich sehe einfach nicht den Sinn darin, ein Video zu machen, in dem ich erkläre, dass in der AfD es viele Faschisten gibt oder die AfD eine in weiten Teilen rechtsradikale Partei ist, weil ich gehe davon aus, die meisten der Leute, die mir folgen, mit denen werde ich da eine ungefähre Übereinstimmung haben, was die Meinung über die AfD angeht. Ich muss denen auch nicht erklären, dass die CDU in schon 3 oder 4 Bundesländern die Verwendung von Palantir-Software beschlossen hat. Worauf ich mich dann aber fokussieren will, ist, dass die Grünen das Gleiche machen. Also, dass die Grünen in Baden-Württemberg eben auch die Verwendung von Palantir beschlossen haben. Und dann, wie du richtig gesagt hast, bekomme ich wirklich wahnsinnig getriggerte, also hochemotionale und auch zum Teil sehr, also direkt persönlich angreifende Kommentare von Unterstützern der Grünen Partei, die mich massiv angreifen, so wie ich das wirklich nur sonst von AfDlern gewohnt bin, also auf einer in einer Emotionalität, wie ich das nur von AfDlern gewohnt bin, die mir, ja, wie du gesagt hast, vorwerfen, ich würde das große antifaschistische Bündnis gerade jetzt in Zeiten des Rechtsrucks zerstören und jetzt müssen ja Linke zusammenhalten. Und dann sage ich, ja, Linke müssen zusammenhalten, ganz genau. Und deswegen kritisiere ich die Grünen. So, weil das sind ja eben keine Linken. Und ich glaube, dass eben sehr viele Anhänger der Grünen Partei ein bisschen so ein Stockholm-Syndrom haben, dass sie eigentlich einer Fiktion der linken Partei der Grünen Partei anhängen. Also irgendwie so einer Grünen Partei, die mal oder vielleicht auch nicht existiert hat, also die voll ist von Linken, von Antikapitalisten, von Kriegsgegnern, von Progressiven, die es aber also einfach nicht gibt. Und deswegen ist es mir in den Videos, die ich jetzt so vermehrt im letzten Monat gemacht habe, ich bin so im letzten Monat ein bisschen auf den Geschmack gekommen mit dem grünen Hass, mit der polemischen grünen Kritik. Diese Leute haben die mir da in den Kommentaren dann sitzen, die haben eigentlich eine Grundannahme, dass quasi die Grünen links sind. Und dann hören die all das, was ich in diesen Videos sage, von wegen die Grünen haben 1,5 Jahre in der Ampelregierung mit materiell einen Völkermord unterstützt, sie haben die Gängelung von denjenigen, die am wenigsten haben, haben sie immer mitgemacht, während Milliardäre eigentlich davon immer befreit waren. Sie haben jeden noch so dämlichen Rechtsschwenk in der Migrationsdebatte und Migrationspolitik mitgemacht. Die stimmen der Verwendung von Palantir zu. Die sind für jedes Aufrüstungs- und Militarisierungsbudget zu haben. Sie formulieren auf ihren Parteitagen ganz klar irgendwelche EU-imperialistischen Großmachtsträume. Also all diese offensichtlich rechten Standpunkte, die finden bei den Leuten dann irgendwie nicht statt, weil sie so in diesem Zirkelschluss dann wieder darauf verweisen, ja, aber die Grünen sind ja links. Also die Grünen sind links und dann kommt man auf diese ganzen Sachen, die die Grünen machen. Und die kann man sich dann quasi wieder, die kann man sich eigentlich negieren, indem man sagt, ja, aber die meinen das alles nicht so, weil sie sind ja eine linke Partei. Und dann verweist man immer wieder darauf. Und das halte ich für wahnsinnig gefährlich, weil wenn ich jetzt ein Video mache von wegen, ja, die AfD ist schlecht, dann weiß ich, da werden mir sehr viele Leute zustimmen. Und da sind wir uns irgendwie einig. Und die Leute, die AfD, die dem nicht zustimmen, mit dem, also wie schon gesagt, mit dem müssen wir ja auch irgendwie reden und in Kontakt treten und die von Argumenten überzeugen, damit sie das Argument lernen. Aber die Gefahr bei den Grünen ist ja, dass dieser Rechtsruck da so unbemerkt passieren kann. Also die Grünen können eigentlich machen, was sie wollen, und sie können so eine, ja, es gibt diesen Begriff, glaube ich, aus der Politikwissenschaft, schon wegen so eine Scharnierfunktion übernehmen. Also sie können ganz viel eigentlich salonfähig machen über ihr eigenes Standing. Also sie haben dieses Standing, sie haben diesen Vibe, sie haben diese Aura von Progressivität durch zum Teil ihr Marketing, durch ihre Historie, durch, würde ich sagen, auch ihre Mitglieder und ihre Funktionäre. Also allein der Fakt, dass viele in der Grünen Partei eben sehr jung sind, sorgt, glaube ich, für so einen gewissen progressiven Anstrich, gerade im Vergleich zu so vergreisten Parteien wie der SPD oder der CDU. Und dadurch können die ganz viel salonfähig machen. Es gibt ja diesen Spruch irgendwie, only Nixon could go to China, also nur ein Republikaner, also nur ein Rechter konnte quasi diesen Schritt machen, um nach China zu gehen und mit Mao da zu interagieren und so quasi diese Schwelle zu übertreten. Genauso ist es so für die Grünen. Also man könnte vielleicht sogar argumentieren, nur die Grünen können diese rechte, zum Teil rechtsradikale Politik eigentlich salonfähig machen, so wie es die AfD und die CDU nie könnte. Weil wenn die das machen, hätten all diese Leute in meinen Kommentaren überhaupt kein Problem zu sagen, ja, das ist furchtbar. Die verwenden diese Massenüberwachungssoftware von diesem irren Milliardär, die unterstützen irgendwelche Völkermorde im globalen Süden, die gängeln die Armen, die machen rassistische Politik, die unterstützen die Militarisierung. Ja, natürlich ist das schlecht. So, aber wenn die Grünen das machen, dann kann all das in Bevölkerungsschichten vordringen und da normalisiert werden, wie es die AfD oder die CDU nie könnte. Und den Punkt hat, glaube ich, auch mal Fabian Lehr in einem Video über die Grünen gemacht, wo er auch so sehr polemisch meinte, quasi, das ist eigentlich eine rechtsradikale Partei, dass man aus einer deutsch-nationalistischen Perspektive den Grünen eigentlich dankbar sein müsste. Also diese ganzen AfD- und CDU-Patrioten, die müssten den Grünen eigentlich dankbar sein, weil die all diese Positionen in den richtigen Mainstream gebracht haben. Und Leute, die von sich selber die ganze Zeit als progressiv geredet haben, auf einmal Gefallen daran finden, sich in so einem ja deutsch-europäischen Großmachtfieber wiederzufinden. So. Und über diese Scharnierfunktion kann, glaube ich, ganz viel passieren. Und deswegen ist es so wichtig, von einer wirklich linken Perspektive diese Scharnierfunktion zu benennen und den Leuten, die quasi die Zielgruppe von dieser Scharnierfunktion sind, denen das beizubringen und mit denen darüber zu reden. Weil ich kann mir vorstellen, dass in meiner Followerschaft zwar wenige bis keine AfD-Wähler sind, aber sehr viele Grünen-Wähler. Gerade vielleicht auch noch von früheren Zeiten, wo ich nochmal ein bisschen, also so links-grünere Standpunkte vertreten habe. Noch viele Follower so aus der Phase, die deswegen auch irritiert sind, was ich jetzt für Videos mache. Aber ich halte es für wichtig, dass solche Leute mit solchen Standpunkten konfrontiert werden und so ein bisschen in die Realität zurückgeholt werden und denen gesagt wird, ja, du hängst eigentlich einer Fiktion nach. Diese grüne Partei gibt es nicht, der du anhängst. Die gab's vielleicht mal, vielleicht auch nicht, aber definitiv existiert sie aktuell nicht mehr. Und deswegen halte ich das für sehr, sehr wichtig. Es gibt auch in meinem Gespräch mit Fabian gab's diesen Punkt, wo er meinte, dass ein Hauptaugenmerk der linken Agitation sollte sein, die Grünen zu bashen. Und dass die Grünen fast noch gefährlicher sind momentan als die AfD. Und dieser Position bin ich fast geneigt zuzustimmen. Weil natürlich, da müssen wir gar nicht drüber reden, dass die AfD wahnsinnig gefährliche und schlimme Positionen vertritt. Aber zumindest sind sich da alle aus dem, sag ich mal, Mitte bis linken Lager einig, dass sie das nicht wollen. Bei den Grünen kann man sich aber nicht mehr darauf einigen, dass genau die gleichen Positionen eigentlich schlecht sind. Und deswegen muss man so verstärkt dagegen angehen, auch wenn dann irgendwie immer so Leute aus den Büschen kommen und ihre Sache da absondern zu meinen Videos und sagen, ich bin ein ganz schlimmer Populist und ich würde die linke Einheitsfront gegen den Faschismus irgendwie stören und so weiter. Also das ist, ja, aber damit muss man klarkommen. Ja, also insofern erfüllst du vielleicht wieder eine Scharnierfunktion nach links zurück, also oder überhaupt zum ersten Mal nach links für dieses Milieu. Und übrigens, als ich Fabians Argument mit dem rechtsradikale Partei, die Grünen, gehört habe, dachte ich erst, okay, vielleicht übertreibt er jetzt ein bisschen. Dann habe ich aber wenig später den Grünen Parteitag gesehen. Das ist wirklich unfassbar. Also da dachte ich, habe ich jetzt Fieber oder keine Ahnung, was Falsches eingenommen oder so, weil da wird wirklich mit Militarismus und Nationalismus wie bei so einer deutschnationalen Burschenschaft, hat man teilweise gedacht, argumentiert. Also die Realität überholt jede Satire. Ja, das war auch da wohl ja auch irgendwie, wo eine grüne Politikerin doch, glaube ich, geredet hat von vaterlosen Gesellen der AfD und so. Genau, also das war ja sogar die Vorsitzende, also Franziska Brandner meinte, die AfD besteht aus vaterlandslosen Gesellen und keine Patrioten. Also ihre Kritik war, das sind keine Patrioten, weil in der AfD es eben Leute gibt, die für China und Russland arbeiten oder angeblich arbeiten. Also das sind quasi Vaterlandsverräter. Und das ist lustigerweise, ich habe ein Buch gelesen über die Ukraine von Volodymyr Ischenko. Das war auch einer meiner neuesten Buchreviews. Vielleicht habt ihr das gesehen. Das Buch heißt Towards the Abyss und das ist ein ukrainischer Marxist, der über die Situation in der Ukraine schreibt. Von 2014 an bis heute, also 2024, wo das Buch, glaube ich, erschienen ist. Und da schreibt er über die Zeit so um den Euromaidan rum, wo auch von weiten Teilen aus so einer liberal-nationalistischen Bubble in der Westukraine und in den großen Städten, also was man wahrscheinlich gleichsetzen könnte mit den Grünen, also so liberal-nationalistisch, wo da die Kritik quasi kam an diesen rechtsextremen Militärgruppen, Schlägertruppen, die da eben in diesem Maidan auch eine prominente Rolle hatten. Was tatsächlich, wie du gesagt hast, auch keine irgendwie Putin-Propaganda ist, sondern das war definitiv so, dass sie da eine treibende Kraft waren in diesen Protesten. Es wurde dann eben von diesen liberal-nationalistischen, eher so mittigen Kreisen, gerade in der Westukraine, also den Pro-Europa-Ukrainern, wurde da eine Kritik geäußert an diesen rechtsextremen bis wirklich faschistischen Kräften innerhalb der Bewegung. Nicht, weil die rechtsextrem oder faschistisch waren, sondern weil die pro-Putin-Narrativen Auftrieb geben. Also es war eigentlich, die Kritik war dran, die sind noch nicht vaterlandstreu genug. Also deren Handeln schadet eigentlich der Ukraine. Also deren Handeln, die sind auch vaterlandslose Gesellen, weil sie dem Feind, nämlich Putin und Russland, Auftrieb geben durch ihr radikales, faschistisches, gewaltvolles Handeln. So. Und das ist so krass, weil das war vor jetzt 12 Jahren und das ist eigentlich 1:1 die Kritik, die die Grünen an der AfD auf diesem Parteitag formuliert haben. Und da kann man wahrscheinlich auch, vielleicht kann man da jetzt auch, wenn man in die Vergangenheit der Ukraine schaut, vielleicht kann man da auch ein paar Entwicklungen für die nächste Zeit in Deutschland voraussagen. Wenn man sich eben anschaut, wie da die Kräfte waren zwischen liberalen Nationalisten und dem faschistischen Rand. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann grüne AfD-Regierung, dann müssen sie diesen Kulturkampf irgendwann mal beerdigen, aber man weiß ja nie. Okay. Simon, vielen Dank fürs Gespräch. Also hat es beiden viel Spaß gemacht, sehr spannend und an der Stelle nochmal auch danke für deine Arbeit und Respekt, dass du das alles antust, auch in der Talkshow-Sendung und nochmal viel Durchhaltevermögen dafür. Ne? Ja, vielen Dank. Ich hab mich sehr gefreut, dass ich hier sein kann. Ich meine, ich habe vorher nochmal geguckt. Also nochmal Glückwunsch. Ihr seid auch im Verfassungsschutzbericht vom vergangenen Jahr wieder mit Namen erwähnt. Haben es wieder geschafft. Wobei, ich habe gesehen, oder ich glaube, dass sie das gecopy-pastet haben aus dem Bericht vom Jahr davor. Also die sind faul. die sind faul, die haben sich da nicht, haben sich da nicht so richtig Mühe gemacht, aber ja, das ist sicherlich auch ein Abzeichen der Ehre. Kann man, was machen wir so stehen? Kann man so oder so sehen, aber ja, danke. Bedanken wir uns für deinen Besuch. Ja. Mach's gut. Ja, genau. Schön, dass ich da sein konnte.